Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. 35 Jahre sind seit der deutschen Wiedervereinigung vergangen, aber noch immer verläuft ein Graben durch unser Land. Wie kommt das? Eine Journalistin aus dem Osten und ein Journalist aus dem Westen haben sich auf die Suche nach Antworten begeben und monatelang Gespräche geführt und den Dschungel von Erwartungen und Enttäuschungen, von Urteilen und Vorurteilen, ausgemachten und ausgemalten Gründen durchstreift. Herausgekommen ist eine Serie von Reportagen, Gespräche und Analysen. Am 4. Oktober waren die ersten drei Episoden in der Langen Nacht zu hören. Jetzt folgen die Episoden 4, 5 und 6. Das glücklichste Volk der Welt. Eine lange Nacht über Fremdheit und Nähe zwischen Ost- und Westdeutschland. Hören Sie eine Sendung von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westfalen. Andreas? Ja? Was bedeutet der 9. November, der Mauerfall, eigentlich für dich? Ehrlich gesagt, eine berührende Fernsehsendung. Aber die Idee, die einige Freunde von mir hatten, sofort nach Berlin zu fahren, das fand ich damals ziemlich absurd, muss ich gestehen. Und für dich? Ja, für mich wird das zuerst wohl immer der Geburtstag meines Vaters bleiben. Und dann vielleicht die wichtigste Weichenstellung für den Rest meines Lebens? Vielleicht muss ich dafür erstmal was von meiner Familie erzählen. Ein paar Monate vor dem Mauerfall nämlich war mein Vater in Absprache mit meiner Mutter nach einem genehmigten Westbesuch nicht in die DDR zurückgekehrt. Er sollte im Westen eine Existenz für uns aufbauen, in der Hoffnung, dass meine Mutter, meine Schwester und ich bald nachkommen dürfen. Aber dazu kam es nicht, weil ausgerechnet an seinem Geburtstag die Mauer fiel. Da war ich 6. Ich weiß noch, der nächste Tag war ein Freitagmorgen. Ich hatte Werkunterricht. Und dann stand plötzlich meine Mutter an der Tür. Wie so eine Superheldin im Film. Mit wehendem Umhang und hat sehr laut gesagt, die Grenzen sind offen, wir fahren. Also haben wir das Nötigste gepackt und sind los Richtung Westen. An der ersten Raststätte hinter der Grenze wollten wir meinen Vater treffen, aber der war noch nicht mal losgefahren, als wir dort ankamen. Und irgendjemand wechselte dann meiner Mutter Kleingeld für ein Münztelefon. Und jemand anders rief durch den Raum, seid mal still, sie telefoniert mit ihrem Mann, der lebt hier im Westen. Und es wurde still. Und dann weiß ich nur noch, es gab Tränen, es gab Sekt, Schokolade von Fremden und dieses Glück. Dieses wahnsinnige, überbordende, maßlose Glück, das war für mich einfach wirklich überall körperlich spürbar. Das glücklichste Volk der Welt. Es war einfach so umwerfend. So ein wirklich tiefer Freudentaumel. Also wirklich wie ein Geschenk des Himmels. Eine lange Nacht über Fremdheit und Nähe zwischen Ost- und Westdeutschland. Teil 2. Auf einmal konnte man sagen, was man dachte, ja, in der Öffentlichkeit. Ja, das war somit überhaupt das Größte und Beste, diese Freiheit. Von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westfalen. Im letzten Teil haben wir uns angeschaut, wie der Zusammenprall der beiden Systeme in den frühen 90ern auch von Trauma und Desillusionierung geprägt war. Diesmal will ich dem Gegenteil nachgehen, dem Glück. Hier liegt für mich der Ursprung unseres wiedervereinigten Landes. 28 Jahre lang, seit dem Bau der Mauer am 13. August 1961, haben wir diesen Tag herbeigesehen und herbeigehofft. Wir Deutschen sind jetzt das glücklichste Volk auf der Welt. Das war Walter Momper, damals regierender Bürgermeister von West-Berlin. Erst viel später habe ich diesen Redemitschnitt gehört und sofort war das alte Gefühl wieder da. Ein Gefühl, das bei mir in jeder Zelle gespeichert ist. Und jetzt frage ich mich, was haben wir aus diesem kostbaren Augenblick gemacht? Wo ist das Glück geblieben? Episode 4 über das Glück. Ich glaube, vielleicht in Berlin. Dorthin fahre ich dieses Mal als erstes und treffe die Autorin Patricia Kölle in einem Café mit Freisitz. Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Für die Bereitschaft schon mal, sich zu treffen. Ach du, ich finde es sehr wichtig, diese Sachen. Patricia ist 1964 in Alabama geboren, weil ihr Vater dort für die NASA gearbeitet hat. Doch schon mit einem Jahr zog ihre Familie mit ihr nach West-Berlin, wo sie bis heute lebt. Beim Mauerfall war sie 25 Jahre alt. Auch Patricia habe ich wie so viele andere über ihren Beitrag für Denk ich an Deutschland gefunden. Es war der Abend, an dem ich verwirrt mit dem Küchenmesser in der Hand zur Tür ging und den Nachbarn erschreckte, weil ich mitten im Tomatensalat begriffen hatte, dass auf der Mauer Menschen saßen und nichts mehr so umzingelnd eng war wie gestern noch. Es waren die Tage, an denen es keinen einzigen Parkplatz mehr gab, dafür viele hinzuerfundene. Einer in der U-Bahn, der kaum atmen konnte vor fassungslosem Gedränge, flüsterte erstaunt: "Sieh doch nur, dieses bestimmte, ungläubig glückliche Lächeln, das die Menschen alle auf den Gesichtern haben. Alle." Statt dem Lächeln hatte der Fernsehmoderator einen Bruch in der Stimme, dessen er sich nicht schämte. Er hatte den Bau der Mauer miterlebt und dann alles, was zwischen jenem Tag und dem heutigen in und um den Grenzstreifen so unverrückbar eingeklemmt war, an Angst und Sehnsucht. Hast du das Gefühl gehabt, also weil du ja damit aufgewachsen bist, bist ja nach Mauerbau geboren, hattest du denn den Eindruck, nee, dieses Bollwerk, das wird da immer stehen? Für mich war das einfach so gegeben, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe. Ne? Als mein Vater dann anfing, dass wir diese Mauerwanderung gemacht haben, da war ich ja auch schon, weiß ich nicht, 15 oder älter. Das ist wirklich für mich geblieben, dieses Bild, dass jemand einfach so eine Hakenleiste an die Mauer genagelt hat und Rechen und Hake ordentlich, wie man in Deutschland das aufgehängt hat. Und auf der anderen Seite sah man durch diese Ritzen, ne? Da patrouillierten die Soldaten, da liefen irgendwelche Kettenhunde rum und Kaninchen und da standen die Wachtürme immer. Ne? Das war so ein krasser Gegensatz. Und das, aber dieses einfach mal die Werkzeuge an dem Schlimmen aufhängen, das ist für mich so ein Leitbild eigentlich geworden. Und Patricia erzählt mir, dass sie auf der Westberliner Insel mit dem Gefühl aufwuchs, eingemauert zu sein. Begleitet von einer großen Sehnsucht nach Bewegungsfreiheit und Natur. Im Herbst 89 steckt sie mitten im Prüfungsstress ihres Sozialpädagogikstudiums. Doch die Bilder der Demos und Kerzenmeere im Osten beeindrucken sie tief. Und dann, am 9. November, sieht sie fassungslos in der Abendschau, wie die Mauer fällt. In ihrer eigenen Stadt. Und dann sind wir an die Mauer gefahren und haben gesehen, das habe ich immer noch im Ohr, wie gesagt, dieses Geräusch, wenn du an die Mauer gehämmert hast, die Mauerspechte, die sich ihre Souvenirs mitgenommen haben. Das war ein Geräusch, das habe ich vorher und hinterher nie wieder gehört. Und dieses Geräusch, das war wie so der Ausrufezeichen hinter diesem Satz von Walter Momper. Die konnte man richtig sehen, sozusagen in der Luft stehen sehen. Dieses Gefühl, ne, wir reißen die Mauer ab. Dann waren die ersten Löcher da drin, ne, wo man durchsteigen konnte. Das war irre. Der Himmel über Berlin war stahlblau und warf überraschendes Licht in die Gesichter. Man sah das Erstaunen in ihnen dadurch umso deutlicher. Dass das Wetter so klar himmelblau-golden strahlte, schien auch dem Nüchternsten im Geheimen als Fingerzeig und Gottesgeschenk. Man konnte über so viel scheinbar Unerhebliches ergriffen sein dieser Tage, weil so viel Neumögliches erschien. Und das allzu genaue Nachfragen ließ man in stillschweigender Übereinkunft sein. Und dann konnte man da Rollschuh laufen auf diesen, wo früher die Panzer lang gefahren sind. Und die Mauer war aber noch da, aber eben durchlässig. Und das war alles irgendwie unbeschreiblich. Ja, und dann machte man so die ersten Ausflüge nach drüben. Ja, und dann eroberte man sich so ein bisschen die Landschaft und staunte, wie heruntergekommen. Trotzdem aber idyllisch. Da war die Idylle, die ich gesucht hatte. Ne? Ja, so ein Staunen, dass diese Menschen da waren. Und die Trabis, die meiner Mutter so eine Allergie bescherten, dass sie so viel husten musste. Man hat sich aber so gefreut. Ne? Das war so absurd. In ihren ersten Erinnerungen nach dem Mauerfall kann Patricia, genau wie ich, in diesem Glück schwelgen. Gleichzeitig war die Zeit so ambivalent und der Rausch so schnell vorbei. Und wie war das eigentlich, wenn man nicht im Epizentrum Berlin mit dabei war? Darüber möchte ich noch einmal mit meinem Freund Kalle sprechen. Er hat den Mauerfall nämlich aus ganz westdeutscher Perspektive erlebt, in der damaligen BRD-Hauptstadt Bonn. Zu dieser Zeit arbeitet er im Team der Grünen-Abgeordneten Antje Vollmer in der Bundestagsfraktion. Für mich fängt eigentlich der Mauerfall persönlich damit an, dass am 10. Juni 1989, das weiß ich heute noch, Gorbatschow kommt zum Staatsbesuch nach Bonn. So, und ich bin dann da irgendwie so hin mit dem Fahrrad irgendwie so zum Marktplatz gefahren und bin kaum durchgekommen, weil dieser Marktplatz schon rappelvoll war mit Leuten, die Gorbatschow sehen wollten. Das war wie ein Popstar. Ne? Und dann kam er und dann schrien wir alle Gorbi und haben den gefeiert und gefeiert und so. Und da habe ich gemerkt, wir hatten eine unheimlich große Sehnsucht, dass diese lähmende Zeit vorbeigeht. Und plötzlich erschien mit Gorbatschow jemand, wo plötzlich von der ganz unwahrscheinlichen Seite, von der anderen Seite her, plötzlich das System verändert werden könnte. Der war für uns im Westen ein totaler Hoffnungsträger. Und ich glaube, da hat noch niemand jetzt konkret daran gedacht, dass jetzt die DDR befreit werden könnte oder sich selber befreit, sondern dass wir befreit werden. Und der Mauerfall selbst? Zunächst geht das Ereignis etwas an ihm vorbei. Den Mauerfall mitgekriegt habe ich irgendwie so. Ich war zu Hause. Ich habe ja damals in einer WG gewohnt mit zwei grünen Abgeordneten, Christa Nickels und Antje Vollmer. Und dann kam Christa Nickels nach Hause irgendwann um 10 oder 10:30 und sagte, Kalle, die haben die Mauer aufgemacht. Ich habe das dann zur Kenntnis genommen, bin in mein Zimmer gegangen. Irgendwie haben wir noch ein bisschen geredet, dann ist die schlafen gegangen. Dann bin ich in mein Zimmer abgeschrieben, Maueröffnung, zweifellos ein historisches Datum, und bin auch ins Bett gegangen. Ja, so. Ich bin gar nicht auf den Gedanken gekommen, dass jetzt im Fernsehen Live-Sendungen sein könnten oder allein das Radio anzustellen. Ich bin schlafen gegangen. Am nächsten Morgen musste ich halt früh raus und dann 6:30 irgendwie Radio angemacht, irgendwie Zähne geputzt, und dann waren da irgendwie Reportagen mit Leuten, die rüber im Westsektor gewesen sind, und war dann so ein Mann, so ein älterer Mann. Was haben Sie denn als allererstes gemacht irgendwie jetzt hier im Westen? Dann sagt er, als allererstes habe ich ein paar Blumen gekauft und bin zum Grab meiner Mutter. Da war ich seit 28 Jahren nicht mehr. Und dann fing der an zu weinen. Und ich stand auch weinend mit meiner Zahnbürste da und mir liefen sofort die Tränen runter. Und da, in dem Moment, ist mir klar geworden, was da eigentlich passiert. Was da eigentlich passiert, sagt Kalle ganz selbstverständlich. Er meint die Emotionen, eben jenes Glück über das Ende der Trennung. Doch haben wir bis heute wirklich verstanden, was da damals geschah? Auf meine Nachfrage erzählt er, dass schon damals die Deutung weit auseinanderging, je nach Generation und auch innerhalb der Parteien. Ja, da gab es irgendwie wahnsinnige Auseinandersetzungen einfach. Ne? Also, dass so jemand wie Fischer, der zu den Realos gehörte, ein Papier geschrieben hat, dass es eben das Vierte Reich wäre, irgendwie, wenn es eine Wiedervereinigung gäbe. Also Deutschland war sofort irgendwie revanchistisch, ne, so NS, ja. Irgendwie so. Also das war politisch total unkorrekt, würde man heute sagen. Wo ich gedacht habe, ach so, wir sitzen überhaupt nicht im selben Boot. Ne? Also diese Alt-68er, die haben ganz andere Vorstellungen. Und in meinem Büro, meine Abgeordnete Antje Vollmer, war strikt gegen eine direkte Wiedervereinigung, sondern die war für Zweistaatlichkeit und so weiter und so. Aber natürlich ist sie auch wie alle anderen von dieser Dynamik der Menschen auf den Straßen einfach vollkommen überrollt worden. Und wir sagten immer, ach, wir finden Wiedervereinigung super. Und ich glaube auch, das war so Konsens in meiner Generation eigentlich. Wir fanden das irgendwie alle toll. Aber auch Kalle fragte sich damals, warum geben die Ostdeutschen ihre hart erkämpfte Freiheit eigentlich so schnell wieder aus der Hand? Also so wie ich das erlebt habe, war es ein gesunder Menschenverstand, wirklich zu fühlen, was ich und viele andere auch gefühlt haben. Es ist jetzt gerade ein Zeitfenster, was sich öffnet. Und jetzt soll so schnell wie möglich die Wiedervereinigung passieren, weil das kann sich ganz schnell wieder zumachen. Also wo ich gedacht habe, meine Güte, warum begebt ihr euch jetzt unter die Fahne der CDU und unter die Fittiche von Helmut Kohl und so? Aber das war natürlich eine sehr, sehr rationale, emotional-rationale Kraft, die da kam. Und das Volk war durchaus auch Akteur und nicht nur Subjekt von irgendwelchen manipulativen Akteuren. Mit der Friedlichen Revolution erkämpfen sich die Ostdeutschen die Demokratie und erleben das Glück. Ich frage mich, was ist an dem Vorwurf dran, dass die Ostdeutschen so demokratiefern sind? Warum liegt Ihnen scheinbar so wenig an der Demokratie, für die Sie damals auf die Straße gegangen sind? Auf der Suche nach Antworten widme ich mich einmal mehr meinem Bücherstapel. Schon 2 Wochen vor dem Mauerfall spricht sich die Bürgerrechtsbewegung Neues Forum ausdrücklich dagegen aus, die BRD kopieren zu wollen. Auch Umfragen vom November 1989 sind eindeutig. Ende 1989 wünscht sich die große Mehrheit der DDR-Bürger einen reformierten Sozialismus und den Erhalt eines eigenständigen Staates. Nur eine kleine Minderheit spricht sich offen für den Kapitalismus aus. Gleichzeitig verlassen monatlich Zehntausende Menschen die DDR in Richtung Westen. Ein Abstimmen mit den Füßen, das in der Bundesrepublik bald auf Kritik stößt. Am 26. November verließ der Schriftsteller Stefan Hein einen Aufruf im Fernsehen. Unser Land steckt in einer tiefen Krise. Entweder können wir auf der Eigenständigkeit der DDR bestehen und versuchen, mit allen unseren Kräften in unserem Land eine solidarische Gesellschaft zu entwickeln. Oder wir müssen dulden, dass veranlasst durch starke ökonomische Zwänge und durch unzumutbare Bedingungen an die einflussreiche Kreise aus Wirtschaft und Politik in der Bundesrepublik ihre Hilfe für die DDR knüpfen, ein Ausverkauf unserer materiellen und moralischen Werte beginnt und über kurz oder lang die Deutsche Demokratische Republik durch die Bundesrepublik Deutschland vereinnahmt wird. Lasst uns den ersten Weg gehen. Mehr als 1,1 Millionen DDR-Bürger unterschreiben den Aufruf. Am 18. März 1990 steht die erste freie und demokratische Wahl in der DDR an. Es geht um viel. Nicht zuletzt auch um das Schicksal des Kanzlers der BRD, Helmut Kohl. Denn für ihn stehen im Dezember Bundestagswahlen an. Zur Volkskammerwahl 1990 treten neben den Ostablegern der Westparteien auch die PDS als Nachfolgepartei der SED an. Nur sie hat Strukturen, Geld und Basis für einen breiten Wahlkampf. Die Bürgerrechtler dagegen müssen sich nächtelang an Küchentischen auf ihre Programme einigen. Um die Ost-CDU entsteht das Bündnis Allianz für Deutschland. Der Wahlkampf selbst wird auch von westdeutschen Parteien geprägt. CDU-CSU veranstalten 94 Auftritte in der DDR, die SPD 60, die FDP 48, die Grünen 3. Auf den Marktplätzen der DDR kamen die Hauptredner aus Westdeutschland. Sie machten sich für ihre Kandidaten vor Ort stark, die zu reinen Platzhaltern degradiert wurden und deren politische Inhalte blass blieben. Steffen Mau, ostdeutscher Soziologe. So kann man zwar im Hinblick auf die formalen Abläufe von freien Wahlen sprechen, die Standards eines fairen und offenen Wettbewerbs waren allerdings nicht erfüllt. Da die neuen unabhängigen Parteien zwischen den aus dem Westen gesteuerten Wahlplattformen und der nach wie vor finanz- und mitgliederstarken SED-Nachfolgepartei PDS förmlich zerrieben wurden. So mutierten Parteien zu reinen Verführungsagenturen. Selbst wenn man die historische Sondersituation und den Wunsch nach schneller Vereinigung oder zumindest einer raschen Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in Rechnung stellt, wurde mit diesem Kapermanöver die gerade aufkeimende DDR-Demokratie schon wieder zertrampelt. Wer die machtvolle und selbstbewusste Demonstration am 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz miterlebt hatte, rieb sich die Augen, was aus den von Fantasie- und Demokratiesehnsucht geprägten Anfängen geworden war. An dieser Stelle möchte ich kurz einhaken. Ich selbst war damals 18 Jahre alt, in Neunkirchen-Seelscheid bei Bonn in der 12. Schulklasse. Und für die schicksalhaften Wahlen im Osten haben wir uns ehrlich gesagt kaum interessiert. Auch das gehört zur Wahrheit. Heute habe ich die Möglichkeit, diese politische Entwicklung für mich nachträglich zu rekonstruieren und vielleicht besser zu verstehen, wie das anfängliche Glück über den Fall der verhassten Mauer allmählich unter die Räder geraten ist. Dabei stuf sich auf ein zentrales Thema, das im Wahlkampf plötzlich dominiert. Helmut Kohl bringt das im Februar ins Spiel, indem er der DDR Verhandlungen über eine baldige Wirtschafts- und Währungsunion anbietet. Wenn Sie mit einer harten D-Mark sich die Ware kaufen wollen, die Sie wollen, wenn sie frei über ihr Leben entscheiden können, wenn sie ihr persönliches Glück finden können, wie sie dies wollen, dann wird auch dies Land der DDR, dann wird dies Thüringen und diese alte Stadt Erfurt, genau wie alle anderen Städte in der Bundesrepublik Deutschland, ein blühendes Gemeinwesen werden. Unsere Überlegung war, wenn wir nicht wollen, dass Sie, die Menschen aus der DDR, zur D-Mark kommen, muss die D-Mark zu den Menschen gehen. Horst Teltschik, Berater von Helmut Kohl. Erstaunlich ist, dass Kohl mit dem Angebot einer Währungsunion bewusst die Warnungen von Sachverständigenrat und Bundesbankpräsident ignoriert. Viele Kritiker sehen darin weniger eine ökonomische Entscheidung als einen politischen Schachzug, um trotz schlechter Umfragewerte die Wahl in der DDR zu gewinnen. Bei der Wahl geht es auch um das Entscheidende, um den möglichen Anschluss oder den möglichen Beitritt der DDR. Und schon da erweist sich die Sache etwas komplizierter als gedacht, denn es gibt zwei Wege zur Einheit. Der Artikel 23 besagt, dass das Grundgesetz in anderen Teilen Deutschlands nach deren Beitritt in Kraft zu setzen sei. Bereits 1957 war so das Saarland nach einer Volksabstimmung der Bundesrepublik beigetreten. Nach einem Beitritt würde das Grundgesetz auch für das Gebiet der DDR gelten. Das ist der bevorzugte Weg der CDU. Der Vorteil? Die Geschwindigkeit. Der Nachteil? Die DDR kann die Verfassung nicht mitgestalten. Artikel 146 besagt, dass das Grundgesetz seine Gültigkeit, Zitat, an dem Tage verliert, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. Zitat Ende. Die SPD macht sich für diese Lösung stark. Der Vorteil? Das Resultat wäre eine wirklich gemeinsam gestaltete Verfassung. Der Nachteil? Es würde Jahre dauern. Am 18. März 1990 wird dann in der DDR gewählt. Die CDU mit der Allianz für Deutschland, die für eine schnelle Einheit steht, gewinnt mit 40%. Die SPD erhält knapp 22%, die PDS 16,4 und Bündnis 90, ein Zusammenschluss von Bürgerbewegungen, landet bei 2,9%. Die im Wahlergebnis zum Ausdruck kommende Zustimmung zu einem schnellen Beitritt leitete einen Prozess der kollektiven Unterordnung unter die Spielregeln der Bonner Politik ein, die sich von nun an gegen weitergehende Mitsprachebegehren immunisieren konnte. Steffen Mau. Ich kann mir vorstellen, dass diese Wahl für viele Ostdeutsche einen Beigeschmack hat. So sehr die Demokratie ersehnt war, der enorme Zeitdruck eines völlig neuen Wahlkampfs, der Einfluss von außen, die wirtschaftliche Situation und der verständliche Wunsch nach Konsum haben es schwer gemacht. Im Rückblick wirkt diese erste Wahl daher kaum wie ein demokratisches Paradebeispiel für eine offene Aushandlung politischer Optionen, sondern eher wie ein Prozess unter Druck. Am 3. Oktober 1990 feiern die BRD und die DDR die Einheit. Die Journalistin Sabine Rennefanz ist damals 16 Jahre alt, als sie die Feier in ihrer ostdeutschen Heimat erlebt. In ihr Tagebuch schreibt sie: Meine lieben Landsleute, sagt Kohl. Er ist nicht mein lieber Landsmann. Mein Land gibt es nicht mehr. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß, dass wir keinen richtigen Sozialismus hatten, aber wir hätten es probieren können. Aber wir sind ja nur die doofen Ossis. Dieser heutige Tag bedeutet mir nichts. Ich erlebe den 3. Oktober 1990 in der Aula in Neunkirchen-Seelscheid mit ein paar hundert Feiernden. Während der feuchtfröhlichen Veranstaltung zeigen eingeladene Schüler aus der DDR als kurzes Theaterstück Szenen aus ihrem Schulalltag, die ziemlich bedrückend sind. Dann blicke ich um mich herum. Fast niemand schaut zu. Am Anfang habe ich erzählt, wie sich das Glück des Mauerfalls für mich angefühlt hat und wie tief dieser Moment in mir verankert ist. Aber ging es anderen genauso? Oder vielleicht ganz anders? In diesem Abschnitt kommen zwei unserer GesprächspartnerInnen zu Wort, die den Herbst 89 aus ostdeutscher Perspektive erlebt haben, aber aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Den Anfang macht nochmal Wiebke Hollersen. Wie ihr wisst, ist sie Redakteurin bei der Berliner Zeitung, geboren 1975 in Ost-Berlin. 1989 ist sie 14, lebt im Prenzlauer Berg und geht dort zur Schule. An welcher Stelle, würdest du sagen, gab es in dieser Wendezeit Glück für dich? Also dieser Wendeherbst, auch so kurz vor Mauerfall und so, das wird immer zu meinen schönsten Erinnerungen gehören. Das war einfach eine wahnsinnig tolle Stimmung. Natürlich auch mit Ängsten immer noch verbunden, wird die Polizei oder das Militär eingreifen, kann irgendwas Schlimmes passieren. Aber eigentlich war das ja quasi wie so eine Pubertät fürs ganze Land. Also erst rebellierst du, dann bricht alles weg und dann kannst du plötzlich selber gestalten. Im Oktober 1989 spitzt sich die Stimmung auf den Straßen zu, zwischen Euphorie und Krise. Tausende demonstrieren. In Berlin suchen viele Schutz in der Gethsemane-Kirche in Prenzlauer Berg, die zum neuen Sammelpunkt der Opposition wird. Gleichzeitig feiert die DDR am 7. Oktober ihren 40. Geburtstag. In meiner Klasse waren schon auch Kinder, deren Eltern so im oppositionellen Umfeld waren, im Umfeld von der Gethsemane-Kirche, und da so Mahnwachen, Flugblätter wurden mitgebracht. Und schon in dieser Zeit waren die Lehrer extrem verunsichert und die haben dann manchmal zur Rede gestellt, wieso hat die Polizei da diese friedliche Mahnwache angegriffen, und die wussten nicht mehr so richtig, wie die argumentieren sollten. Man merkte so richtig, wie den Lehrern so die Fälle davon schwimmen. Und dann die ganzen Demos, Herbst 89, das war super toll, das war so eine tolle Aufbruchsstimmung, das war wirklich, wirklich toll und beflügelnd, und wir haben uns alle mit Demokratie beschäftigt. Jens Winkelmann ist damals Sportpolitiker und damit Teil des DDR-Establishments. Wir haben alle offen darüber geredet, dass die DDR pleite ist, dass Honecker weg muss, und wir müssen uns was Neues vorstellen. Wir, die Elite, haben darüber geredet. Wir müssen etwas verändern, aber die Leute oben waren weg, die waren mundtot, die haben sich nicht mehr gemeldet, und plötzlich war die Demokratie auf der Straße. Das war ein einmaliges Erlebnis, und selbst Leute wie ich haben das gespürt, und es war faszinierend. Vom Rat des Bezirkes Prenzlauer Berg erhält Jens den Auftrag, am 7. und 8. Oktober 1989 inkognito Informationen zu beschaffen. Aus den oppositionellen Versammlungen in der Gethsemane-Kirche, dem Brennpunkt der sich anbahnenden Revolution. Und wenn möglich, Einfluss zu nehmen. Im Sinne des Staates natürlich. Darf ich dich noch mal konkreter fragen, was du dort erlebt hast? In der Kirche? In der Kirche und danach? Also in der Kirche gab es ja viele Reden, sind Leute aufgetreten von der Kirche, von der Opposition, von einem Forum. Es ging darum, eine veränderte DDR zu machen. Wir müssen jetzt was unternehmen und das kann nicht so weitergehen. Und wir brauchen Demonstrationsfreiheit. Kurz vorher war der Empfang im Palast der Republik, wo Gorbatschow dabei war, die jubelnden Leute. Ich war nicht dabei, fand ich blöde. Und da hat sich dieser Konflikt ja schon an dem Tag am Palast der Republik entzündet. Und die Gethsemane-Kirche war dann am 7.8., 6., 7.8. und am 8. eskalierte das, genau. Als dann auch teils die Leute durch die Straßen im Prenzlauer Berg gejagt wurden. Ich hab's, weil ich als letzter mit aus der Kirche rausging, hat sich alles schon irgendwo verteilt, aber dieser vierfache Kordon war ja noch da und Armeelastwagen dort und Polizei dort. Und ich habe mich aber nicht zu erkennen gegeben und wurde genauso beleidigt und rumgepöbelt von Leuten in Zivil, von der Polizei und von der Armee. Und ja, mich hat das schon kritisch. Ich kann aber jetzt nicht sagen, dass ich mich plötzlich jetzt, sagen wir mal, in die Opposition bewegt habe, sondern ich habe einfach gesagt, es muss sich was ändern, wir müssen drüber reden, wir müssen einfach reden. Und war mir nicht bewusst, dass es schon zu spät war dafür, weil die Leute wollten ganz schnell was anderes. Bei Jens spüre ich, wie mächtig die Kraft der Straße damals war. So stark, dass sie sogar jemanden wie ihn faszinierte, der eigentlich im Sinne des Staates handeln sollte. Aber wann kam der Punkt, an dem diese Energie in eine neue Richtung abbog? Wiebke hat diese Zeit als Jugendliche intensiv erlebt. Ich möchte von ihr wissen, wann und wie kippte dieser Rausch des Glücks? Damals diese Wahl 1990 am 18. März. Ich glaube, da waren wir gerade auf Klassenfahrt oder so. Und dann haben wir diese Wahlergebnisse gehört. Und es war große Trauer, dass jetzt die Parteien gewonnen haben, die für den schnellen Beitritt zur BRD waren. Weil wir davor so eine Stimmung hatten, jetzt können alle hier mitmachen und wir schaffen ein ganz neues System und das wird ganz toll und ganz demokratisch, ganz basisdemokratisch. So war das dann nicht. Am 2. Oktober 1990, einen Tag vor der Wiedervereinigung, hat unsere Deutschlehrerin uns gebeten, Briefe an uns selbst in der Zukunft zu schreiben und unsere Gefühle vor der deutschen Wiedervereinigung aufzuschreiben. Und sie hat gesagt, wir tun das alles in Umschlag und wir öffnen das dann in 5 Jahren und lesen uns das in 5 Jahren durch. Wir haben das geschrieben, wir haben das dann aber nicht in 5 Jahren gelesen, sondern erst fast 20 Jahre nach der Einheit. Es gab so, glaube ich, 2 oder 3 die dem positiv gegenüberstanden, die geschrieben haben, dass sie sich darauf freuen oder dass sie zumindest mit gemischten, also auch mit positiven Gefühlen daran gehen. Alle anderen haben geschrieben, dass sie da Angst vor haben oder dass sie sich jetzt schon als zweitklassig fühlen. Ich habe selber einen ganz wütenden Brief geschrieben, ich war ganz wütend auf den Westen. Das war's also? Die große Chance verpasst? Verspielt das Glück? Fest steht, die erste und letzte freie Wahl in der DDR war eine demokratische Wahl. Ihr Ergebnis? Die Mehrheit glaubte nicht mehr an das Konzept einer reformierten DDR. Und doch bleibt bei vielen im Osten, aber auch im Westen das Gefühl, da ist ein Traum zerplatzt. Von einer eigenen neuen Form von Demokratie, Freiheit, Glück. Oder wäre das ohnehin nie möglich gewesen, weil die Ostdeutschen nach 40 Jahren repressiven Staates zu sehr geprägt waren und im Grunde demokratiefern? Aber auf einer bestimmten Ebene haben die Leute schon demokratisch mitbestimmt, sogar im Betrieb. Es ging aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Ne? Und dann ist die Einflussmöglichkeit halt problematisch, spätestens dann, wenn man Strukturen verändern wollte und das nicht gewünscht war. Leute, die sich eben dort nicht einrichten wollten, sind in die Opposition gegangen. Die haben das ganze System in Frage gestellt. Zu denen gehörte ich allerdings nicht. Ich frage mich, ist die Einstellung zur Demokratie eigentlich ein Hindernis für unser Miteinander? Und ist der Osten Deutschlands wirklich so demokratiefern? Die Wahlergebnisse auf alle Fälle führen regelmäßig zu Kopfschütteln. Ein Beispiel: das Urteil des damaligen Ostbeauftragten Marco Wanderwitz zur Bundestagswahl 2021. Wir haben es mit Menschen zu tun, die teilweise in einer Form Diktatur sozialisiert sind, dass sie auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen sind. Ein geringer Teil der AfD ist potenziell rückholbar, aber nicht besonders groß. Ich höre das oft, nicht nur in Talkshows, auch von Freunden und Bekannten. Aber was ist wirklich dran am demokratiefernen Ostdeutschen? Zeit für eine Recherche. Eine Umfrage aus dem Jahr 2022 zeigt Unterschiede zwischen Ost und West. Während im Westen 87% die Demokratie als beste Staatsform ansehen, sind es im Osten nur 80%. Mit der Demokratie, wie sie in der Bundesrepublik funktioniert, ist zudem weniger als jeder dritte Ostdeutsche zufrieden, wie eine Umfrage aus dem Jahr 2024 zeigt. Mehr als jeder achte meint sogar, Deutschland brauche einen Führer. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass seit Mitte der 2000er Jahre der Anteil der Ostdeutschen, der die Demokratie für die beste Staatsform hält, deutlich gestiegen ist. Aus meiner Sicht greift die Rede von den demokratieverdrossenen oder gar demokratieverachtenden Ostdeutschen zu kurz. Steffen Mau. Präziser wäre es, von einem nur schwachen Einwurzeln der Parteiendemokratie oder von einer Parteienpolitik-Verdrossenheit zu sprechen. In Umfragen zeigt sich etwa eine anhaltend hohe Zustimmung zur Demokratie allgemein, aber eine große Kritik an der real existierenden Demokratie, die mit dem Wirken der Parteien begründet wird und die oft grundsätzlicher ausfällt als im Westen, der noch immer von der Tradition etablierter Volksparteien zehrt. Zum Vergleich werfe ich meinen Blick kurz nach Westen. Nur noch 45% der Westdeutschen sind im Jahr 2024 mit der Demokratie, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland funktioniert, zufrieden. Mehr als jeder Zweite ist unzufrieden. Die Zustimmung zur erlebten Demokratie im Westen ist auf dem niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 2006 gesunken. Sollten wir uns also aktuell nicht vielleicht eher Sorgen im und um den Westen machen? Und offensichtlich ist die Frage, ob Ostdeutsche wirklich demokratiefern sind, nicht so einfach zu beantworten. Zeit für einen Blick in die Vergangenheit. Wie hat eigentlich der angeblich demokratieferne Osten 1989 die Demokratie gewonnen? Ich suche nach Zeugenberichten. Für mich persönlich war der größte Moment der, als ich ganz allein, ganz für mich in die Menge gelaufen bin und erst leise und dann immer lauter gerufen habe: Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Eva Günther, ostdeutsche Hausfrau. Also ich weiß noch, das war in der Nähe vom Bahnhof. Ich habe Polizei gesehen, aber keine Angst gehabt. Ich habe mich stark gefühlt und die Arme hochgerissen und mir die Seele aus dem Leib geschrien. Dass die friedliche Revolution ohne Gewalt abläuft, ist alles andere als selbstverständlich. Nur wenige Monate zuvor werden in Peking bei Demonstrationen hunderte Menschen getötet. Auch in der DDR werden Vorkehrungen getroffen. Zum 40. Jahrestag der DDR am 7. Oktober 1989 ordnet SED-Generalsekretär Erich Honecker erhöhte Gefechtsbereitschaft der Armee an. Krankenhäuser sollen leere Betten und Blutkonserven bereithalten. Wie viel Risiko die Menschen damals eingehen, zeigt das Gedächtnisprotokoll einer anonymen Frau. Aus Versehen gerät sie während der Feierlichkeiten mit ihrem 12-jährigen Sohn beim Spazierengehen in eine Polizeisperre. Mein Sohn wurde am Ärmel gerissen und auf ein bereitstehendes Lastauto gezerrt und ich gleich hinterher. Ich habe diese Leute darauf hingewiesen, dass es ein Kind von 12 Jahren sei, aber diese Leute von der Volkspolizei waren taub. Dann kommen sie auf ein Revier der Volkspolizei. Vor den Augen des Kindes wurde ein Mann auf dem Hof von der FOPO ins Gesicht geschlagen und mit Knüppeln von 3 weiteren FOPOs geprügelt. Mein Sohn weinte die ganze Zeit und hatte furchtbare Angst, auch solche Prügel zu beziehen. Dann mussten wir, ich weiß nicht wie lange, in einer Garage mit dem Gesicht zur Wand stehen. Später wurde ich zusammen mit meinem Sohn von der Kripo oder Stasi verhört. Um 1 Uhr nachts werden sie mit einem LKW zu einer Haftanstalt gefahren. Eine Stunde saßen wir auf diesem kalten LKW, bis man mich mit meinem Kind rausholte. Dann wurde mein Kind wie ein Schwerverbrecher mit der Nummer 48 auf der Brust fotografiert und registriert. Nachdem man meine Personalie nochmals aufgenommen hatte, wurde dann entschieden, dass ich mit meinem Sohn nach Hause darf. Es war inzwischen 3 Uhr. Ich halte fest, in Westdeutschland wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Demokratie von den Alliierten ermöglicht. Wir mussten nicht dafür kämpfen. Ostdeutsche haben im Herbst 1989 unter Lebensgefahr die Demokratie errungen. Zwischen August 1989 und April 1990 finden in Ostdeutschland über 3.100 Arbeitsniederlegungen, Demonstrationen, Kundgebungen, Mahnwachen und kirchliche Veranstaltungen statt. In den größeren Städten nehmen im Schnitt etwa 7% teil, in kleineren Gemeinden bis zu 18%. Dass Protest Berge versetzen und Mauern stürzen kann, wurde zu einer Erfahrung, welche manche Ostdeutsche bis heute prägt. Susan Arndt, ostdeutsche Literaturwissenschaftlerin. Auch wenn es letztlich eine Minderheit war, die Widerstandsarbeit leistete, und dadurch die nur Zuschauenden mit über die Mauer trug, ist die Revolution von 1989 gesamtgesellschaftlich gesehen eine Erfahrung, welche der bundesdeutschen Gesellschaft fehlt. Es war nur eine Minderheit. Dennoch, finde ich, sollte ich als Westdeutscher bei den Worten von Angela Merkel zum Jahrestag der Einheit besonders hinhören. Das Land, das wir heute als Wiedervereinigtes feiern, konnte werden, weil es Menschen in der DDR gab, die für ihre Rechte, für ihre Freiheit, für eine andere Gesellschaft alles riskiert haben. Das ist wahrhaftiger Mut. Wahrhaftiger Mut und eine bittere Strafe. Meine Gesprächspartnerin Ingrid Streetz hat beides erfahren. Auch sie habe ich über das Buchprojekt Denk ich an Deutschland gefunden. 115 lange Tage habe ich in einer winzigen Zelle auf diesen Tag gewartet. Ich mache mir keine Illusionen, das Urteil steht wohl schon fest. Trotzdem bin ich aufgeregt. Man führt uns durch das Gerichtsgebäude. Wir biegen in einen Gang ein und ich traue meinen Augen kaum. Meine Eltern, unsere Freunde, damit hatte ich nie gerechnet. Ich kämpfe mit Tränen der Rührung nieder, suche ihre Augen und bemühe mich, ihnen meine Gedanken zu übermitteln. Danke, dass ihr zu uns haltet und euch so lieb um unsere Kinder kümmert. Sie nicken mir zu und drücken die Daumen. Nur gut, dass die Kinder nicht da sind. Das hätte ich nicht ausgehalten. Ingrid Streetz ist 1955 in der DDR geboren. In ihrem Text beschreibt sie die Haft, in die sie und ihr Mann kamen, nachdem sie mit den Töchtern im Frühjahr 1989 einen erfolglosen Fluchtversuch unternommen hatten. Von Nienburg in Sachsen-Anhalt über die ungarische Grenze. Damals war sie 34 Jahre alt. Wir treffen uns in Hachenburg in Rheinland-Pfalz, wo sie heute mit ihrem Mann und in der Nähe ihrer inzwischen erwachsenen Töchter lebt. Was für ein Leben war das in der DDR für dich? Das war eine Gesellschaft, wo man halt zwei Leben führte. Ein privates Leben und ein Leben in der Öffentlichkeit. Und das Private war schön, wenn du die richtigen Leute hattest, aber das in der Öffentlichkeit war nicht immer schön. Und dass die Kinder schon lernen mussten zu lügen, von klein auf, und dass man selbst den Kindern nicht die Wahrheit sagen konnte. Es ist vor allem die Erfahrung von Überwachung und Denunziation in der DDR, die Ingrid dazu bringen, zusammen mit ihrem Mann Frank und den zwei kleinen Kindern das Land verlassen zu wollen. Sie stellen einen Ausreiseantrag und das bedeutet automatisch Berufsverbot. Maximal 3 Ausreiseanträge darf man zu DDR-Zeiten stellen. Alle 3 werden abgelehnt. Und das wiederum heißt, der legale Weg in die BRD ist versperrt. Ihre Zukunft ungewiss. Trotzdem ist für sie klar, wir wollen hier weg. Unbedingt. Und in diesem Land wollen wir nicht länger leben. Und eigentlich wussten wir gar nicht, wie es weitergeht. Ja, und waren eigentlich einfach nur verzweifelt in dieser Situation. Und dann passierte etwas, was wir gar nicht fassen konnten. Nach 2 Jahren der Schikane, plötzlich im Frühjahr 89 das völlig Unerwartete. Frank erhält ein Visum nach Ungarn für sich und die beiden Kinder. Ingrid gleichzeitig eine Reisegenehmigung zum Geburtstag eines Onkels in der BRD. Sie können es kaum glauben. Und ab da überschlagen sich die Ereignisse. Es war dann so, ich habe nur Klamotten, so viel wie möglich eingepackt. Bin dann in Berlin über die Grenze. Habe meinen Mann von der anderen Seite angerufen, dass ich jetzt im Westen bin. So, und er ist dann sofort nach Hause, hat die Kinder zusammengepackt und hat sich auf den Weg nach Ungarn gemacht. Mit seinen Visa, die er hatte. Es folgen mehrere Tage eines spektakulären Fluchtversuchs von 2 verschiedenen Seiten des Eisernen Vorhangs. Am Ende aber fällt die Entscheidung an der ungarisch-österreichischen Grenze. Nur Ingrid dürfte mit den Kindern in den Westen ausreisen. Ihr Mann Frank müsste zurückbleiben. Sie entscheiden sich dagegen. Aber auch die Rückkehr ist riskant. Eine Nacht lang kommen sie in ungarische Haft, aber die Behörden versichern ihnen dort, der Fluchtversuch würde nicht gemeldet. Über Umwege kehren sie in die DDR zurück und wähnen sich in Sicherheit. Dann hatten wir Kindergeburtstag, meine Tochter. Wir haben im Garten gefeiert, es war der 26. Mai. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Leute standen am Gartenzaun und guckten so rüber. Und in der Nacht, in den Morgenstunden, klingelte der Sturm. Da standen Leute unten. Und eigentlich war klar, wer das war. Widersetzen Sie sich nicht, sonst kommen wir mit Gewalt rein. Und naja, dann haben sie meinen Mann mitgenommen. Ohne zu sagen, also mich nicht, nur meinen Mann. Ohne irgendwas zu sagen. Über den Verbleib ihres Mannes schweigen die Behörden tagelang. Dann heißt es plötzlich, sie könne im Polizeirevier vorbeikommen. Ingrid bittet Freunde, sie dorthin zu fahren. Wenn ich nach einer Stunde hier nicht raus bin, dann ist die Sache klar. Dann fahrt zurück. Na, kümmert euch um die Kinder. Und dann wurde ich da abgeholt und unter unterirdische Gänge von der Polizei aus kam ich in irgendeinem Innenhof, der auch so ummauert war. Und da wurde ich in ein Auto gesteckt und dann bis nach Halle gefahren. Und da war ich direkt dann in diesem Roten Ochsen in der Stasi-O-Haft gelandet. Und da begannen dann direkt die Verhöre. Stundenlang, ohne Essen, ohne Wasser. Als man ihr schließlich die Beweise vorlegt, die Papiere der Ungarn, ein Geständnis ihres Mannes, ist klar, leugnen ist sinnlos. Irgendwann spielt die Stasi ihr stärkstes Druckmittel aus. Die Kinder. Wenn sie zu ihnen zurück möchte? Dann muss ich nur die Scheidung von meinem Mann unterschreiben und mich verpflichten, nie wieder einen Ausreiseantrag zu stellen oder mit dem Gedanken zu spielen, überhaupt in die BRD überzusiedeln. Weil Ingrid sich weigert, verbringt sie die nächsten 115 Tage in Untersuchungshaft. In ihrem Text schildert sie ein Gespräch mit einer Mitinsassin. Ist das, was wir hier auf uns genommen haben, wirklich den Preis wert? Aber natürlich, Denk doch nur, sagen zu können, was man will. In andere Länder fahren. So viele Wünsche, Hoffnungen und Träume begleiten unser Denken an das andere Deutschland. Wir bezahlen teuer, um sie zu verwirklichen. Ich wische meine Tränen ab. Um die Töchter Annika und Juliane kümmern sich in der ganzen Zeit vor allem die Großeltern. Im September 1989 kommt es zur Verhandlung wegen versuchter Republikflucht. Das Urteil, so sagt Ingrid, stand längst fest. 2,5 Jahre für sie, 2 Jahre für ihren Mann. Doch draußen auf der Straße wächst der Druck der Massendemonstrationen. Als die Regierung eine Generalamnestie für politische Häftlinge verkündet, kommen Ingrid und Frank Anfang November frei. Ingrid wiegt nur noch 42 Kilo. Die Familie darf sofort in die Bundesrepublik ausreisen. In Ingrids Geschichte spüre ich diese immense Sehnsucht von damals nach einem Glück in Freiheit und den hohen Preis, den sie und ihre Familie dafür zahlen mussten. Wenn ich an den Mauerfall zurückdenke, dann erinnere ich mich ja vor allem an diese überwältigenden Gefühle, die ich als Glück beschreibe. Jetzt denke ich, dass dieses Gefühl wahrscheinlich eher die Summe aus all der Angst, Freude, des Schmerzes, der Erlösung und des Aufbruchs zusammen war. Ich möchte jetzt versuchen, die Entwicklung von der friedlichen Revolution, die unter enormen Risiken die Demokratie erkämpft hat, hin zur scheinbaren Demokratieferne der Ostdeutschen nachzuvollziehen. Man kann den Übergang von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit als ausgebremste Demokratisierung interpretieren. Steffen Mau. Genau in jenem Moment, als sich die Ostdeutschen als politische Subjekte erfanden, in dem Foren der Aushandlung gesellschaftlicher Verhältnisse entstanden und sich eine Sprache herausbildete, mit der Interessen sich ausdrücken sowie formieren ließen, setzte mit der Weichenstellung in Richtung Wiedervereinigung eine starke Entpolitisierung ein. Als ich darüber nachdenke, finde ich einen Hinweis der ostdeutschen Historikerin Christina Moriner. Die Geschichte der DDR erschöpft sich nicht in ihrer Beschreibung als Diktatur. Sie ist auch die Geschichte eines zwar unerfüllten, aber dennoch real wirksamen Demokratieversprechens. Meine Neugierde ist geweckt. Tatsächlich steht in der DDR-Verfassung ausdrücklich, dass jeder Bürger das Recht und die Pflicht zur Mitgestaltung habe. In seiner Gemeinde, seinem Kreis, seinem Land, ja, in der ganzen Republik. Natürlich könnte man das flott als zynische Floskel abtun, aber tatsächlich haben viele Menschen dieses Recht genutzt. Allein 1988 wenden sich fast 29.000 Bürger direkt an Erich Honecker. Diese Bürgerbriefe reflektieren ein konfrontatives Politikverständnis. Sie warnen, klagen, fordern und drohen. Aus dem Buch Zur rechten Zeit, der Historiker Norbert Frei, Franka Maubach, Christina Moriner und Mike Tendler. Sie sprechen also keineswegs für eine stillgelegte, apathische und politikverdrossene Mehrheitsbevölkerung, als welche wir die späte DDR-Gesellschaft zu sehen gewohnt sind. Partizipation spielt in der DDR eine wichtige Rolle und wird auch gelebt. Und da kommt mir ein Gedanke. Meinen wir in Ost und West vielleicht unterschiedliche Dinge, wenn wir von Demokratie sprechen? Im Westen verstehen wir darunter oft freie und geheime Wahlen, sowie die Gewährleistung, dass sich auch Minderheiten am Diskurs beteiligen und politisch Einfluss nehmen können. Im Osten ist Demokratieerfahrung aber oft stärker mit direkter Partizipation verbunden. Steckt hinter der vermeintlichen Demokratieferne im Osten am Ende vielleicht das Gegenteil? Eine Sehnsucht nach mehr Demokratie, nur eben anders? Laut Umfragen sagen seit den frühen 2000er Jahren konstant mehr als 2/3 der Thüringer, wir haben ohnehin keinen Einfluss darauf, was die Regierung tut. Besonders stark ist dieses Gefühl bei Menschen mit wenig Einkommen. Der Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung von 2017 zeigt, wer arm ist, beteiligt sich deutlich seltener politisch. Und wenn, dann hat das, was er fordert, eine besonders geringe Chance, umgesetzt zu werden. So entsteht ein Teufelskreis. Wer merkt, dass seine Anliegen kein Gehör finden, zieht sich zurück. Und die Politik reagiert noch weniger auf diese Stimmen. Das Ergebnis dieser Studie wurde übrigens von der damaligen Regierung im Schlussbericht gestrichen. Einmal mehr entdecke ich, dass die soziale Frage sich hinter den Problemen zwischen West und Ost verbirgt. Denn ärmere Menschen in Westdeutschland machen eine ähnliche Erfahrung wie viele Ostdeutsche. Sie fühlen nicht ganz unberechtigt, dass sie weniger Einfluss auf den demokratischen Entscheidungsprozess haben. Und dann stoße ich bei Steffen Mau auf einen bemerkenswerten Vorschlag. Versteht man Ostdeutschland in diesem Licht nicht als Nachzügler, sondern als Vorreiter einer Entwicklung, die so oder ähnlich auch anderswo eintreten könnte und wahrscheinlich eintreten wird, ließe sich die Region zu einem Labor für Experimente mit neuen demokratischen Partizipationsformen machen. Ein Transfer erfolgreicher Modelle in den Westen wäre dann womöglich eine Art verspäteter Beitrag der Ostdeutschen zur institutionellen Weiterentwicklung der gesamtdeutschen Demokratie. In diesem Teil ging es um das Glück. Das Glück, dass es kein Blutvergießen gab. Dass zwei Landesteile in der ersten friedlichen Revolution der deutschen Geschichte wieder zusammenfanden. Doch das Glück ist eben flüchtig. Für manche erfüllte es sich, für andere verkehrte es sich ins Gegenteil. Und für wieder andere wurde es vielleicht erst sehr viel später begreiflich. Bevor ich in den Westen gegangen bin, war mir gar nicht so klar, dass ich aus dem Osten komme. Also für mich war die Mauer gefallen und deutsche Einheit vollzogen. Aber auch das habe ich erst später besser reflektieren können, dass wir hier mitten in einem Prozess sind und dieser Transformationsprozess bis heute anhält und uns beschäftigt. Um das Gemeinsame danach bestimmen zu können, müssen wir wissen, was davor war. Deshalb wollen Andreas und ich im nächsten Teil eine Schicht tiefer graben. Was lag vor diesem Herbst 1989? Wie lebten Menschen diesseits und jenseits des Eisernen Vorhangs? Und warum fällt es uns mitunter so schwer, die Stimme gegen Zustände zu erheben, die falsch sind? Als mein politisches Bewusstsein erwacht ist, da war ich dann eben 18, 19, 20, wo es darum ging, den Wehrdienst zu verweigern, gegen Atomkraft zu demonstrieren, für Schwulenrechte und so. Da kam dann unheimlich oft der Spruch, ja Mensch, wenn es euch hier nicht gefällt, dann geht doch nach drüben. Ich bin da alleine rumgelaufen, Fotoapparat. Dann kommt eben rechts und links plötzlich ein Mann, hackt sich unter, so im Hauseingang, kein Wort, Kamera aufgemacht, Film rausgenommen, weg. Also haben die mich die ganze Zeit beobachtet. Thank you. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 1 Uhr die Nachrichten. Das Bundesinnenministerium hält trotz der jüngsten Einschätzungen von Außenminister Wadephul an dem Plan fest, Flüchtlinge nach Syrien abzuschieben. Im Koalitionsvertrag habe man sich darauf verständigt, dass Abschiebungen nach Syrien durchgeführt würden, beginnend mit Straftätern, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Derzeit werde an einer Vereinbarung mit der Regierung in Damaskus gearbeitet. Außenminister Wadephul hatte sich bei einem Besuch Syriens bestürzt über die Zerstörungen gezeigt. Mit Blick auf die in Deutschland lebenden syrischen Flüchtlinge hatte der CDU-Politiker hinzugefügt, kurzfristig könnten diese nicht zurückkehren. Der UNO-Sicherheitsrat hat sich dafür ausgesprochen, die völkerrechtlich umstrittene Region Westsahara unter marokkanische Souveränität zu stellen. In einer Resolution empfahl das Gremium in New York zudem, dass die Westsahara eine autonome Region im marokkanischen Staat werden solle. Damit soll ein seit 50 Jahren andauernder Konflikt beendet werden. 11 der 15 Sicherheitsratsmitglieder stimmten für den von den USA ausgearbeiteten Text. Russland, China und Pakistan enthielten sich, während Algerien nicht an der Abstimmung teilnahm. Die Westsahara war bis 1975 spanische Kolonie und wurde danach von Marokko annektiert. Marokko betrachtet die Region als sein Hoheitsgebiet und will ihr lediglich Autonomie zubilligen. Die von Algerien unterstützte Polisario Front beharrt dagegen auf einem Unabhängigkeitsreferendum. Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters 3 ukrainische Drohnen mit Kurs auf Russlands Hauptstadt abgeschossen. Spezialisten untersuchten nun die Trümmer. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor gemeldet, dass innerhalb von 3 Stunden 38 ukrainische Drohnen über 2 Regionen im Süden Russlands sowie über der 2014 von der Ukraine annektierten Krim abgefangen und zerstört worden seien. Die Angaben über die Kriegshandlungen zwischen Russland und der Ukraine lassen sich nicht unabhängig überprüfen. In den USA haben Bundesgerichte in Massachusetts und Rhode Island angeordnet, dass die Lebensmittelhilfen für Bedürftige während der laufenden Haushaltssperre nicht ausgesetzt werden dürfen. Die Richter wiesen die Regierung unter Präsident Trump an, die Mittel freizugeben. Die Auszahlung sollte eigentlich morgen gestoppt werden. In einer Begründung hieß es, die Entscheidung der Regierung, Gelder aus einem Notfallfonds in Höhe von mehr als 5 Milliarden Dollar nicht zu nutzen, sei willkürlich. Die Regierung hatte argumentiert, dass sie den Fonds aus rechtlichen Gründen nicht für das sogenannte SNAP-Programm nutzen könne. Damit erhalten Haushalte mit niedrigem Einkommen Bezahlkarten für Lebensmittel. Mehr als 42 Millionen Amerikaner sind auf diese Unterstützung angewiesen. Die Haushaltssperre ist seit dem 1. Oktober in Kraft. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf einen Übergangshaushalt einigen. Bundespräsident Steinmeier beginnt heute eine knapp einwöchige Afrika-Reise. Zunächst besucht er Ägypten. In Kairo wird der Bundespräsident an der Eröffnung des großen ägyptischen Museums teilnehmen, in dem er als 100.000 Objekte aus der pharaonischen, griechischen und römischen Antike ausgestellt werden. Anschließend sind Gespräche mit Präsident al-Sisi sowie weiteren Staats- und Regierungschefs geplant. Dabei dürfte es vor allem um die Lage im Gazastreifen und die brüchige Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas gehen. Anschließend reist Steinmeier weiter nach Ghana und als erster deutscher Bundespräsident überhaupt nach Angola. Mit den Besuchen will er das regionale Engagement beider Länder für Stabilität und Frieden in Westafrika würdigen. Steinmeier wird von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Das Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat der FC Augsburg gegen Borussia Dortmund mit 0:1 verloren. Das Wetter? In der Nacht Durchzug von Wolkenfeldern. Von der Nordsee bis an die Saar etwas Regen und ansonsten niederschlagsfrei. Im Süden örtlich Nebel, Abkühlung von West nach Südost auf 12 bis 2 Grad. Am Tage? Von Westen her dichte Wolken und Regen, am Nachmittag den Nordosten und die Mitte erreichend. Sonst meist sonnig, Höchsttemperaturen von 12 Grad im Nordosten bis 20 Grad im Südwesten. Die weiteren Aussichten, am Sonntag überwiegend stark bewölkt, im Nordwesten Auflockerungen, gebietsweise Regen, im Süden teils länger anhaltend 10 bis 15 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie nun die zweite Stunde von Das glücklichste Volk der Welt. Eine lange Nacht über Fremdheit und Nähe zwischen Ost- und Westdeutschland. Eine Sendung von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westfalen. Andreas? Ja? Warst du eigentlich mal in der DDR? Einmal, kurz nach dem Mauerfall. Im Frühling 1990, weil irgendwie in meinem Geschichtskurs eine Woche Schulaufenthalt in der Nähe von Halberstadt angeboten wurde. Da sagt man nicht nein. Halberstadt, das ist ganz bei mir um die Ecke. Okay. Und woran erinnerst du dich? Also die eine Erinnerung ist sehr stark. Wir haben eine Schule besucht, der dortige Direktor hat uns empfangen und ein bisschen erzählt. Dann hat sich ein Schulkamerad von mir gemeldet und ihm auf den Kopf zugesagt, dass er als Direx doch mit Sicherheit für die Stasi gearbeitet hat. Und jetzt mal gestehen soll. Ein paar andere meiner Mitschüler haben das lautstark auch gefordert. Ich habe mich total geschämt. Weil ich aufstehen, mich beim Direktor entschuldigen und alle anderen fragen wollte, ob sie eigentlich einen komplett an der Waffel haben. Wir wurden nie zu solchen Entscheidungen gezwungen. Für den Zweiten Weltkrieg waren wir zu jung. Und dann im Westen aufgewachsen. Die einzige Entscheidung unseres Lebens war, Nike, Adidas oder Puma, Geha oder Pelikan. In meinem Kopf habe ich große Reden gehalten, aber gesagt habe ich nichts. Also ich erinnere mich auch, dass das auch ein Beweggrund für meine Eltern war, auf diese Friedensmärsche zu gehen, weil die tatsächlich wirklich Panik hatten, dass die Welt einfach uns komplett um die Ohren fliegt. Das glücklichste Volk der Welt. Hier auf die Straße zu gehen, war ja wahrlich kein Grundstück, wenn du im schlimmsten Fall mal einen Wasserwerfer von Weitem gesehen hast. Also im Osten auf die Straße zu gehen, das hat mir schon imponiert. Von Sophie Müller vom Hofe und Andreas von Westfalen. Es waren immer Leute, die standen für was. Und es kostete auch etwas, für etwas zu stehen. Und das hat mich unglaublich beeindruckt. Episode 5. Über das, wogegen wir uns wehren. Bisher haben wir erlebt, wie sehr die Prozesse rund um den Mauerfall unser heutiges Zusammenleben prägen. Aber die tiefer liegenden gesellschaftlichen Ursachen beginnen früher, in den Jahren, als zwei deutsche Staaten durch eine Mauer und eine Grenze getrennt waren. Deshalb wollen wir jetzt auf das blicken, was diese Systeme ausgemacht hat, auf ihre Werte und auf ihre Feindbilder. Denn auch das hat Spuren hinterlassen, in den Köpfen, in der Sprache und in unserem Gefühl dafür, wer wir sind und wer die anderen. Einen passenden Einstieg finde ich bei der ostdeutschen Journalistin Regine Silvester. Sie schildert in einem Artikel ein persönliches Zusammentreffen nach der Wende. Mein erster Abend im Robinson-Club Nobilis in der Türkei. Man sitzt da an Achtertischen, nennt sich beim Vornamen und lernt sich schnell kennen. »Du bist aus Berlin, Regine?«, fragt ein Mann. Ich nicke. »Und aus welchem Bezirk?« »Aus Mitte«, sage ich. »Mitte?«, wiederholt der Mann. »Aber das ist doch der Osten!« »Ja«, sage ich, »ich komme aus dem Osten.« Seine Frau ruft. Alle am Tisch und an den Tischen daneben hören es. »Osten? Aber da waren doch alle bei der Stasi!« »Und was mache ich?« Ich verlasse den Tisch, weil mir die Tränen kommen. Ich kann doch diesen fremden Leuten nicht mein eigenes Leben erzählen, das in der DDR so ganz anders war, als diese Gäste behaupten. Und da ist es wieder. Da waren noch alle bei der Stasi. Der Satz hätte auch damals bei meinem Schulausflug in den Osten fallen können. Ich weiß, viele im Osten haben das gehört, viele im Westen haben das gedacht. Die waren noch alle angepasst. Ich wäre, wenn ich in der DDR gelebt hätte, natürlich im Widerstand gewesen. Vielleicht habe ich auch selbst mit 18 ein Stück weit so gedacht. Heute sehe ich das etwas anders. Aber zur Wahrheit gehört auch, ich habe keine Ahnung, ob der Schuldirektor damals bei der Stasi war. Und ich weiß auch sonst nicht allzu viel darüber, wie es vor 1989 wirklich aussah mit Anpassung und Widerstand in der DDR. Starten wir also ganz vorne, in der repressiven Aufbauphase des Ostsozialismus. Die verschärfte Sozialismuspolitik der SED führte zu Lebensmittelknappheit und sinkendem Lebensstandard. Die Erhöhung der Arbeitsnormen ohne Lohnausgleich verschärfte die Unzufriedenheit. Vom 16. bis 21. Juni 1953 kam es in über 700 Städten und Gemeinden zu Demonstrationen und Streiks. In allen Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern wurde gestreikt und demonstriert. In mehr als 3/4 aller Kleinstädte beteiligten Menschen sich aktiv am Protest. Insgesamt beteiligten sich mehr als 1 Million Menschen an dem Aufstand. Die Menschen fordern unter anderem den Rücktritt der Regierung, freie Wahlen und Freilassung aller politischen Gefangenen. Der Preis, den sie für ihren Widerstand zahlen müssen, ist enorm. 55 Menschen wurden bei den Demonstrationen getötet oder wenig später hingerichtet. Mehr als 15.000 Bürger kamen in Haft. In der Folge wurde das berüchtigte Ministerium für Staatssicherheit von der Regierung massiv ausgebaut. Die Stasi. Ehrlich gesagt, als Schüler hat mir der 17. Juni durchaus gefallen, weil wir schulfrei hatten. Was aber an dem Tag passiert ist, war mir nur sehr vage bewusst. Heute schaue ich mir die Ereignisse näher an und bin beeindruckt vom Widerstandswillen vieler Ostdeutscher. Mutigen und kreativen Widerstands- und Protestwillen finde ich in der DDR-Geschichte immer wieder. Zum Beispiel als Reaktion auf die gewaltsame Niederschlagung des Prager Frühlings durch die Rote Armee 1968. Aber immer stärker zeichnen sich über die Jahre auch die Konturen der Stasi ab, die einen Widerstand fast unmöglich gemacht hat. Aber was war die Stasi? Bei diesem Thema sind Vorurteile und Halbwissen im Westen groß. Auch auf meiner Seite. Die Stasi war im Verhältnis zur Bevölkerungszahl der größte geheimpolizeiliche Sicherheitsdienst in der Geschichte der Menschheit. Der Überwachungs- und Repressionsapparat bestand im Jahr 1988 aus etwa 91.000 hauptamtlichen Mitarbeitern. Dazu kamen zwischen 110.000 und 189.000 inoffizielle Mitarbeiter. Wichtige Methoden der Stasi waren Observation, Einschüchterung, Inhaftierung sowie die sogenannte Zersetzung, eine Art psychologische Unterdrückung. Es dämmert mir, dass man erst einmal die Dimension der Stasi erkennen muss, um einschätzen zu können, welche Gefahr es in der DDR bedeutete, Widerstand zu leisten. Dennoch gab es verschiedene Formen von Widerstand und Protest. Ein besonders berühmt gewordener Fall ist Wolf Biermann. Der Liedermacher wird 11 Jahre lang mit Auftrittsverbot belegt und die Stasi verfolgt den Plan seiner Zersetzung, indem er zunehmend isoliert wird. Nach seinem Konzert in Köln 1976, für das er überraschend eine Genehmigung erhalten hat, wird er ausgebürgert und ihm die Rückreise verweigert. Andere Menschen wählen eine weniger offensive Form des Widerstands, indem sie aus der DDR fliehen oder es versuchen. Mindestens 429 Menschen werden dabei von Grenzsoldaten getötet. Wer zuvor verraten wird und ins Gefängnis kommt, wird oft auf besondere Weise bestraft. Wie geht es den Kindern? Dieser Gedanke war für mich der schlimmste. Klaus Kordon, ostdeutscher Kinder- und Jugendbuchautor, schildert die Folgen seines eigenen Fluchtversuchs. Die Kinder kommen in ein Heim und wissen gar nicht, was los ist. Ihnen wird suggeriert, eure Eltern haben etwas Böses getan. 6 und 9. Und als wir wieder zusammen waren, da waren sie dann 8 und 11. Meine Frau und ich waren nur 1 Jahr in Haft. Aber die DDR hat die Kinder nicht gleich mit ausreisen lassen. Sie haben sie noch 1 Jahr länger im Heim festgehalten, um die Weggegangenen ein bisschen zu schikanieren. Und auch wenn sich der Widerstand offen artikuliert, kann er leicht gebrochen werden, wie die Literaturwissenschaftlerin Susan Arndt beschreibt. Als Schülerin erfährt sie, dass ein Schulkamerad bei der Flucht erschossen wurde und die Schule ihm die Schuld für seinen Tod zuschiebt. Später erlebt sie dann als Studentin eine vergleichbare Situation. 1988 flüchtete eine Kommilitonin von mir. Sie überlebte. Dieses Mal wurde uns keine Stellungnahme in den Mund gelegt, ohne uns zu fragen. Sie wurde uns durch aktives Handeln abverlangt. Als Seminargruppe sollten wir uns von der Geflüchteten distanzieren. Im vorgegebenen Wortlaut. Es gab eine Abstimmung und die fiel knapp gegen eine Distanzierung aus. Neben mir hatten 14 andere von uns gegen die Distanzierung gestimmt. Am nächsten Tag mussten wir eine Klausur schreiben und vor dem Eingang wurden alle 15 mit der Drohung festgehalten, dass wir die Klausur erst schreiben dürften, wenn wir uns von D-Punkt distanzierten. Einige knickten ein und nun gab es einen Patt. An dieser Stelle machte unser Seminarleiter, dass er ja auch in der FDJ sei und deswegen stimmen dürfe. Er war über 40 und doch kippte er unser Votum in Richtung Verurteilung. Tja, hätte ich protestiert? Hätte ich den Mut von Susan Arndt und ihren Kommilitonen gehabt? Hätte ich versucht zu fliehen? Oder hätte ich nach Wegen gesucht, irgendwie, so gut es geht, am System vorbei durch den Alltag zu kommen? Ich lasse die Frage mal so stehen. Auch bei mir geht es in dieser Episode darum zu verstehen, wogegen Menschen in beiden Systemen Widerstand geleistet und sich gewehrt haben. In diesem Abschnitt möchte ich euch Barbara Eggers vorstellen. Sie wurde 1952 in Göttingen geboren, zog aber schon mit 3 Jahren mit ihrer Familie nach Potsdam und wuchs in der DDR auf. Was es bedeutet, in diesem Umfeld ein Sonderling zu sein und überwacht zu werden, davon kann sie viel erzählen. Gefunden habe ich sie über ihren Text in Denk ich an Deutschland. Er trägt den Titel Fahnenappell und beschreibt einen Moment aus ihrer Schulzeit. Damals war sie 14 Jahre alt. Beim Fahnenappell ist feierliche Aufnahme in die FDJ. Aber ohne mich. Ich bin kein Pionier und ich gehe auch nicht in die FDJ. Klasse 8 in Linie antreten. Stillgestanden, Augen geradeaus, Freundschaftsratsvorsitzende. Ich melde die Pioniere der Klasse 8 zum Appell bereit. Rührt euch. Dann wird ein politisches Lied gesungen. Hat man sich so weit durchgemogelt, beginnt das Politgedöns. Fahnenappell ist verhasst. Bei fast jedem Wetter muss man da draußen stehen und sich dieselbe Scheiße anhören. In der Masse der eng aneinander gedrängten Schüler, die doch nie alle Pionier- und FDJ-Uniform anhaben, falle ich in Zivil nicht auf. Einer nach dem anderen wird heute namentlich nach vorne gerufen. Plötzlich stehe ich ganz allein auf dem für unsere Klasse vorgesehenen Platz, mitten in einem großen Loch in den geschlossenen Schülerreihen. Eine allgemeine Unruhe entsteht. Manche kichern und alle glotzen. Die Entfernung zu den Schülern rechts und links erscheint mir unüberwindlich. So prangere ich einsam inmitten der Schülermasse und friere. Nicht nur der Kälte wegen. Als ich den Text lese, fällt mir mein erster und einziger Fahnenappell im Herbst 89 ein. Ich war 6 Jahre alt. Windig, kalt, endloses Stillstehen. Und woran ich mich auch noch erinnern kann und was mich wirklich faszinierte, war die wild flatternde Fahne im Wind. Jahre später, auf der Suche nach Barbara Eggers, stoße ich auf die Website einer Autorin. Schwerpunkt Teddybären. Das Foto zeigt eine Frau, die wirkt, als käme sie aus einer anderen Zeit. Ein kurzer biografischer Text bestätigt mir aber, das muss sie sein. Eine Telefonnummer steht auch da. Ich rufe an. Und ein paar Wochen später sitze ich in ihrer Wohnung in Berlin-Schöneberg zwischen sehr vielen Teddybären und skurrilen Arrangements mit Blick über den Winterfeldplatz. Ja, meine Kinder sagen immer, du wohnst im Museum. Ja, tatsächlich, so ein bisschen ist das so. Naja, eine gewisse Sammlung hat sich da. Und als ich angefangen habe, über Teddybären zu schreiben, hat mein Mann dann immer Teddybären gekauft. Als Autorin hat sie aber auch viele Kindheits- und Jugenderinnerungen festgehalten. Geschichten voller Absurditäten, aber auch von Ausgrenzung, Unangepasstheit, Überwachung und dem Anderssein im DDR-Staat. Solche Geschichten, die beschreiben ja auch, wie du eigentlich durch dieses Nicht-Dazugehören auch immer wieder isoliert wurdest, oder? Ja, immer wieder. Und wir mussten im Zeichenunterricht Selbstbildnis malen mit Pioniertuch. Ja, ich auch. Mit Pioniertuch. So. Da habe ich eine 1 gekriegt. war für die Lüge, ne? Für die Lüge eine Eins. Danach mussten wir ein sozialistisches Dorf zeichnen, wie die Ernten und so. Und da habe ich im Hintergrund so am Horizont die Kulisse des Dorfes mit Kirche. Da habe ich eine 4 für gekriegt, für die Wahrheit. Ein sozialistisches Dorf hat keine Kirche. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Ich bin 59 in die Schule gekommen. Wir haben von Anfang an gewusst, was wir sagen dürfen und was nicht. Und dann kam ja diese schöne Frage, hat die Fernsehuhr Punkte oder Striche? Die im Westen hatte Punkte und die im Osten hatte Striche. So haben die einen denn ausgehorcht. Barbara erzählt mir von einer privilegierten, aber abgeschiedenen Kindheit in Potsdam auf dem Telegrafenberg. Barbaras Vater hatte Mitte der 50er dort eine lukrative Stelle als Astronom angenommen. Richtig angekommen sei sie in der DDR aber nie und immer wieder angeeckt. Dann, 1968, sei für einen Moment plötzlich alles anders geworden. Auf beiden Seiten der Mauer. Revolte, Hoffnung, Aufbruch. Veränderung schien möglich. An den Einmarsch der Sowjettruppen in Prag, inwiefern hast du da eine Erinnerung dran? Ich war da. Das heißt, 3 Tage vorher, 68, war ich 16, meine 2. Auslandsreise mit meinen Eltern und meinem Bruder. Und die ganze Atmosphäre in Prag war ganz anders als bei uns. Und da saßen die Jugendlichen mit der Gitarre auf der Bordsteinkante, sangen Lieder von den Beatles, die wir nicht mal auf dem Klassenfest spielen durften. Da habe ich einen Jungen kennengelernt, Karel. Wir haben also zusammen auf der Bordsteinkante gesessen und der konnte ganz gut Deutsch. Haben uns unterhalten und fanden das aufregend, was da ablief und haben dann überlegt, was passieren könnte. Und haben uns so ein bisschen verliebt, aber war ja irgendwie keine Aussicht auf irgendeine Beziehung. Weil wir wollten uns dann schreiben. Und weiß ich, dann kam, war eben ein paar Tage später, kam dann der 21. August und nichts von ihm gehört. Und dann kriegte ich einen Brief von seinem Bruder. Er ist am 21. August gestorben. Über 160 Leute sind ums Leben gekommen an dem Tag. Und er war einer davon. Wenn man heute so sagt, heute ist ja der 21. August, was war denn da? Für mich ist das immer noch ein Datum. Barbara beschäftigt das lange. Die DDR scheint ihr nach dieser Erfahrung noch bedrückender. Sie sucht nach Zeichen des Widerstands in ihrer Umgebung. Einmal entdeckt sie in einem Potsdamer oppositionellen Café ein kleines tschechisches Fähnchen am Revers eines Gastes. Ein kaum sichtbares Signal. Doch sie wagt nicht, ihn anzusprechen. Zu groß die Angst, es könnte eine Falle sein. Schließlich ist sie selbst schon mehrfach mit der Stasi in Konflikt gekommen. Ich habe mich in der 9. Klasse sehr unbeliebt gemacht, indem ich eine Fragebogenaktion gemacht habe gegen den Abriss der Garnisonkirche in Potsdam, in der Hitler ja gekrönt wurde. Und da hatte ich dann meine ersten Stasi-Verhöre in der 9. Klasse. Dann habe ich Gedichte geschrieben und Geschichten, die mir mein erster Freund geklaut hat und dem Stasi weiterverraten. Die waren auch nicht sehr brav. Aber das ist das Prinzip DDR. Seinen Mitmenschen zu misstrauen. Das ist eigentlich das Schlimmste, dass du die Leute, mit denen du befreundet bist, eigentlich misstrauen müsstest und musst und tust. Also es gibt ganz wenige, die den Inner Circle betreten dürfen oder können. Und ehe du überhaupt eine Beziehung eingehst, gehst du erstmal ein Risiko ein. Und du musst die Leute überprüfen und du tust damit den meisten Unrecht. Aber um reiner Selbstschutz verdächtigst du lieber mal einen Unschuldigen. Schwer vorstellbar für mich, sich tagtäglich in einem so weit und tief verzweigten Netz zu bewegen. Man hatte einen Blick für Stasi entwickelt, nicht nur für die Autos, auch für die Leute. Woran erkannte man die? Kein Lachen, kein Lächeln. Es waren erstmal unauffällige Menschen, Männer, es waren immer Männer. Mit ordentlichem Haarschnitt, ordentlichen Klamotten, musste kein Anzug sein, aber. Und die Art, wie sie sich gaben, stocksteif, keine Regung zeigen. Und auf dem Kirchentag habe ich fotografiert. Bin da alleine rumgelaufen, Fotoapparat. Und kommt eben rechts und links plötzlich ein Mann, hackt sich unter, so im Hauseingang. Kein Wort, Kamera aufgemacht, Film rausgenommen, weg. Kein Ton. Ich hatte irgendwas fotografiert, was sie nicht wollten. Also haben die mich die ganze Zeit beobachtet. Barbara flieht nicht. Stattdessen gelingt ihr 1983 auf Antrag, nach 2 Jahren Berufsverbot und auch dank der Unterstützung ihrer zahlreichen Westkontakte, die reguläre Ausreise mit ihrer Familie. Als wir ausgereist sind, waren wir in Marienfelde im Lager und wurden dann von den Alliierten und vom BND verhört. Die Leute sind genau die gleichen. Die Charge Mensch ist dieselbe. Geheimdienstleute, Leute, die andere Leute beobachten, ist überall gleich. Auch wenn sie den Osten nie als ihre Heimat erlebt habe, war er schon ihr Zuhause, sagt sie. Über den Fall der Mauer habe sie sich jedenfalls sehr gefreut. Alte Freunde wiedersehen, einfacher zu den Eltern reisen. Aber ein Kapitel ist noch offen. Sie und ihr Mann beantragen die Einsicht in ihre Stasi-Akten und entdecken darin einen ihrer engsten Freunde. Er hieß Jochen mit Vornamen und Ernst war sein Deckname. Und da stand tatsächlich Klarname und Deckname von ihm. Und dass er uns bespitzelt hat und jede Menge Spitzelberichte, Psychogramme, vor allem über mich. Mich hat er also nach Strich und Faden fertig gemacht. Und das hätte ich nicht, nie und nimmer. Vor allem Jochen nicht, der bei uns gewohnt hat und wie ein Familienmitglied. Nee. Und das war also eine Riesenenttäuschung, menschlich. Und so bricht Barbara 7 Jahre nach ihrer Ausreise zusammen mit ihrem Mann zu einer neuerlichen Reise in den Osten auf, um Jochen alias Ernst zur Rede zu stellen. Wir klingeln, er macht die Tür auf. Oh, hallo, ist das schön, euch zu sehen. Und mein Mann sagt, hallo Ernst. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Gesicht so entgleisen sehen. Dieses Lächeln, sich freuen, dass Freunde kommen. Und dann, hallo Ernst, 2 Worte. Das ist unbeschreiblich. Hat uns dann reingelassen und dann hat mein Mann mal nur gesagt, warst du's oder nicht? Ja. Und dann ist er dann Türen schlagend abgehauen. Ich bin dann noch da geblieben. Hab gesagt, so, und jetzt erzähl mal, wie war das? Barbara und Jochen treffen sich mehrfach zu Aussprachen. Doch am Ende bleibt vieles widersprüchlich. Jochen liefert wechselnde Begründungen. Mal habe er bei der Stasi unterschrieben, weil er nach den Protesten von 1953 inhaftiert worden sei. Ein anderes Mal, um für seine psychisch kranke Frau ein Medikament aus dem Westen zu bekommen. Klassische Ausreden, wie man sie aus vielen IM-Geschichten kennt. Die Wahrheit bleibt sein Geheimnis. Das scheint mir das Schwierigste zu sein, mit diesen Widersprüchen zurückzubleiben. Und mit Menschen, denen man mal vertraut hat, die man aber nie ganz wiedererkennt. Er ist elendiglich eingegangen, dann kam dann in ein Pflegeheim und da hat er nachts fantasiert nur von Stasi-Geschichten. Es muss ihn also kolossal bewegt haben, was er da veranstaltet haben oder was die mit ihm veranstaltet haben. Aber er hat nur Angst gehabt vor Verfolgung und die schwarze Hand. Die schwarze Hand war eine alte Bezeichnung für Stasi und also der muss wirklich gelitten haben an seinem Ende. Ist das auch eine Form von Gerechtigkeit, die du da empfindest? Nee, Rache empfinde ich da nicht. Ich habe das von Anfang an auch in den Gesprächen mit ihm gesagt. Ich will dich nicht verurteilen. Ich will nur wissen, warum und wie das abgelaufen ist. Im Grunde war er ja auch ein Opfer. Er war Täter und Opfer zugleich. Die Stasi wird für mich jetzt immer weniger nur zu einem reinen Unterdrückungsinstrument. Stattdessen treten die viel subtileren Mechanismen zutage. Das war die eigentliche Stärke der Staatssicherheit. Zu schaffen, dass Millionen Menschen sich ängstlich, ruhig und misstrauisch verhielten. Erinnerungen der Schriftstellerin Claudia Rusch. Sie sorgte dafür, dass man beim Erzählen eines politischen Witzes automatisch die Stimme senkte. Der vorauseilende Gehorsam griff in jede Faser der Gesellschaft und schüchterte ein ganzes Volk ein. Aber nicht meine Oma. Sie hätte uns niemals verraten. Wir waren ihre Familie. Oder doch? Hatte sie erst ihren Mann bespitzelt und dann ihre Tochter? Wie sehr kann man sich in einem Menschen täuschen? Wie weit kann ein emotionaler Betrug gehen? Was kann man noch glauben, wenn das stimmte? Meine Mutter und ich sahen uns hilflos an. Der Verdacht von Claudia Rusch und ihrer Mutter wird sich nicht bestätigen. Am gleichen Abend gesteht eine enge Freundin der Mutter, dass sie der Stasi-Spitzel im Familienumfeld gewesen ist. In der Autobiografie des Bürgerrechtlers Roland Jahn stoß ich dann auf eine weitere, sehr erhellende Geschichte. Wenige Tage nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann bekommt Jahn in einem Seminar an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena massive Probleme. Ich konnte es mir nicht verkneifen zu fragen, warum es nicht möglich sei, einen überzeugten Kommunisten wie Biermann, der eine nachvollziehbare Kritik an der Umsetzung der Ideen in unserem Land übte, hier leben zu lassen. Eine Antwort gab es nicht. Der Rest des Seminars schwieg ebenfalls. 3 Tage später wurde ich zum SED-Parteisekretär bestellt. Mein Rauswurf aus der Uni hing in der Luft. Am Ende sollen die Seminarteilnehmer per Abstimmung über Jahns Schicksal entscheiden. Am Abend zuvor treffen sie sich mit ihm. Alle beruhigen Roland Jahn, dass er recht habe und sie für ihn stimmen würden. Am nächsten Morgen ist es dann soweit. Offen, per Handzeichen, das Resultat 13:1. Gegen mich. Für meinen Rauswurf. Ich schaute in die Runde. Jeder vermied es, mich anzusehen. Was an diesem Tag wirklich geschehen ist, erfährt Jahn erst Jahrzehnte später von seinem Kommilitonen Fred, der sich völlig überraschend wieder bei ihm meldet. Der Kern der Seminargruppe, so erzählte er, war nach unserem Kneipenabend, aber vor der Abstimmung über mich, noch einmal von der Sektionsleitung zusammengerufen worden. Bei dieser Zusammenkunft war ein unbekannter Mann dabei gewesen, von dem jeder glaubte, dass er von der Stasi sei. Er hat gesagt, dass du mit einem westlichen Geheimdienst zusammenarbeitest. Da hat einer ganz spontan in die Runde geworfen, dass er das nicht glaubt. Doch der Stasi-Mann war hart. Einem Vertreter des Staates müsse man glauben, sagte er. Und so haben sie dann an jenem Nachmittag für den Rauswurf gestimmt. Ich habe mich geschämt, aber ich traue mich erst jetzt davon zu erzählen. Es ist schwer zuzugeben, aber ich habe mir die ganze Zeit weiszumachen versucht, dass es meine eigene Entscheidung war, dem Rauswurf zuzustimmen. Und weiter berichtet Jan. Das Verrückte an dieser Geschichte ist, dass einzig Uli, der die einsame Stimme gegen den Rauswurf abgegeben hatte, danach keine Probleme deswegen an der Uni hatte. Das hat mich eigentlich am meisten fertig gemacht, sagte Fred. Die Geschichte von Roland Jahn, die Erinnerungen von Claudia Rusch, die vielen Enttäuschungen von Barbara Eggers, sie alle machen mir deutlich, wie der Stasi-Apparat das Leben in der DDR geprägt hat. Nicht wer tatsächlich von der Stasi war, übt im Alltag den Druck aus, sondern die allgegenwärtige Ungewissheit, ob Menschen, die einen umgeben, einen nicht hintergehen könnten. Ein weiterer Aspekt. Ein Tag nach der Wiedervereinigung nimmt die Gauck-Behörde ihre Arbeit auf. Das wichtigste Ergebnis der Öffnung der Stasi-Akten? 98% der DDR-Bürger hatten nichts mit der Stasi zu schaffen. 98%. Das klingt schon sehr deutlich anders als da waren doch alle bei der Stasi. Und so kommt mir allmählich der Gedanke, vielleicht ist die Frage, wer jetzt nun was in der DDR gemacht hat, ob der Schulleiter von damals tatsächlich bei der Stasi war oder nicht, gar nicht so wichtig. Wichtiger ist aus heutiger Sicht für unser gegenseitiges Verständnis die Frage, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen. Roland Jahn hat noch eine wichtige Ergänzung. Ob er bei der Bewerbung zum öffentlichen Dienst sagen solle, dass er sich als junger Mann zur inoffiziellen Mitarbeit bei der Stasi verpflichtet hatte, fragte mich vor kurzem ein Bürger. Er hatte sich lange schon von dieser Zuträgerschaft distanziert und sie als Fehler eingesehen. Ich habe ihm geraten, offen damit umzugehen und sehr ausführlich die Umstände der Verpflichtung, aber auch seine Auseinandersetzung damit darzulegen. Nutzen Sie es als Chance, die Last loszuwerden, selbst wenn es ein Risiko ist, dass das Bekenntnis nicht akzeptiert wird. Nach einiger Zeit erreichte mich eine Nachricht von ihm. Danke. Es war ein gutes Gespräch. Ich habe die Stelle bekommen. Es könnten sich viel mehr Menschen mit der Frage der individuellen Verantwortung beschäftigen, damit wir bessere Antworten finden für das lange Funktionieren der DDR. Die Systemträger, die SED-Funktionäre, die Stasi-Offiziere, aber auch diejenigen, die durch Mitlaufen, Schweigen oder Mitmachen das System gestützt haben. Genau so jemand ist mein nächster Gesprächspartner. Ich nenne ihn Herbert, weil er das Gespräch nur zugesagt hat, wenn ich seinen richtigen Namen nicht nenne. Herbert ist Jahrgang 1951. Sein Vater gehört zu den allerersten Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit. Damals lebt die Familie in Dresden. Herbert arbeitet ab Mitte der 70er Jahre bis zur Auflösung im März 1990 für die Stasi. Genauer gesagt für die Hauptverwaltung Aufklärung, die Auslandsspionage. Heute ist er in Rente. Wir sprechen in seiner Küche. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich hatte schon immer eine Ambition, irgendwie zur Armee zu gehen. So, und dann kam der Kaderoffizier von der HVA, also Hauptverwaltung Aufklärung, kam dann nach Dresden und die haben natürlich dort immer gesucht, wo die Mitarbeiter, wo es Kinder gab. Und der hat damals gleich drei im Prinzip eingekauft. Und da war ich dabei. Nach dem Abitur folgt zunächst die Grundausbildung. Dann 3 Jahre an der Offiziersschule in Löbau. Ab Mitte der 70er Jahre steigt er in die Hauptverwaltung Aufklärung ein. Der Weg war immer so, man kam zuerst in eine Außengruppe und wer sich dann bewährt hat, der wurde in die Zentrale übernommen. Unser Büro nannte sich Organisation für Auslandswerbung. Und in der Zeit habe ich zum Beispiel 16 Messen in Leipzig besucht, also in der Zeit der Außengruppe, weil dort bekam man dann im Prinzip Einreisezettel von BND-Bürgern und hat dann versucht, unter Legende Kontakt zu den BND-Bürgern aufzunehmen. In unserer Unterhaltung spricht Herbert sehr oft im Jargon der Nachrichtendienste, etwa konspirative Wohnungen oder unter Legende arbeiten, also unter einer Alibi-Identität. Seine Abteilung, die HVA, war für Auslandsspionage zuständig, vor allem mit Blick auf die Bundesrepublik. Herberts wichtigste Aufgabe zu dieser Zeit, Bundesdeutsche als Informanten zu gewinnen. Dieses Operative hat mir nie so richtig gelegen. Und da bin ich innerhalb der HVA versetzt worden in die Arbeitsgruppe des Leiters. Das war die, die für die Mobilmachung der HVA zuständig war. Also für den Ernstfall. Was wäre denn der Ernstfall gewesen? Der Ernstfall, wenn ein Krieg ausgebrochen wäre. Wir wollten keinen Krieg. Aber wir haben uns vorbereitet auf den Krieg. Aber es gab eine Wende, wo kein Schuss gefallen ist, Gott sei Dank. Und aufgrund dieser Meldung haben wir dann irgendwann die Waffen in der Waffenkammer abgegeben. Bis dahin hatte ich meine Waffe im Wanderschrank. Während Herbert erzählt, versuche ich mitzuhalten. Mit den Fachbegriffen, den Strukturen, die er fast beiläufig aufruft. Für ihn ist das Routine. Und ich bin wirklich dankbar für die Einblicke, gleichzeitig aber auch befremdet. Denn was in seiner Erzählung keine Rolle spielt, ist, dass die Stasi ja nicht nur spionierte, sondern im Innern ein System der Überwachung und Einschüchterung aufrechterhielt. In Herberts Abteilung mag das anders ausgesehen haben. Und doch frage ich mich, konnte er das wirklich so komplett ausblenden? War es grundsätzlich für Sie eine Arbeit wie jede andere? Eine gewisse Auszeichnung, dass man da arbeiten durfte, wenn man so nimmt. Also jetzt nicht negativ besetzt, überhaupt nicht negativ besetzt. Im Gegenteil. Und dann erzählt mir Herbert, dass auch sein Vater, seine Mutter, ihr zweiter Mann und Herberts Ex-Schwiegervater, dass sie alle damals für die Firma, wie er die Stasi nennt, gearbeitet haben. Was hat Ihre Mutter dann da gemacht? Sie hat in der Abteilung M. M, das war die Abteilung, die Briefe geöffnet hat. Mhm. Also es war eine rein technische Arbeit, Briefe öffnen und schließen sozusagen. Und durchgesehen, ob da Informationen drin sind? Durchsehen waren wieder andere zuständig. Und gab es eine kritische Reflexion dazu, die Post zu lesen? Haben wir uns, muss ich sagen, auch zu DDR-Zeiten auch nicht darüber unterhalten. Also sie durfte das sicherlich auch nicht und das war auch kein Thema, was sie dort nur gemacht hat. Ich wusste, sie arbeitet, auch was sie gemacht hat. Darüber wurde eigentlich nicht offiziell gesprochen. Und später, hat sie später mal was dazu gesagt? Ja, das sicherlich. Dazu muss ich sagen, das gab es genauso auf der anderen Seite. Das mit dem Brief öffnen. Mich interessiert, wie das ihre Mama reflektiert hat. Also sie hat das jetzt nicht als negativ empfunden. War damals normal. Mhm. Auch im Sinne des Staates, was sie hatte und in ihrem Sinne. Also wenn ich das von außen höre, klingt es eigentlich, als wären sie in einem sehr in sich geschlossenen System groß geworden, wo eigentlich alle sich auch gegenseitig sagen konnten, das ist normal, das ist okay, das ist ein Alltag, das ist halt unser Beruf. Und ich versuche so ein bisschen rauszufinden, wo es auch Brüche damit gegeben hat. Wo da gab es keine Brüche. Also wir haben innerhalb der Firma natürlich diskutiert, aber es gab nie, dass man sozusagen jetzt an dem System gezweifelt hätte. Spätestens jetzt wird mir klar, was mir Herbert da sagt, ist vermutlich einfach die Wahrheit. In seiner Familienerzählung gibt es tatsächlich keine Brüche. Über Generationen hinweg. Wie ist das in Ihrer Familie, also vor allem auch in dieser nächsten Generation? Bei Ihren Kindern stellen die Fragen dazu. So, Papa, wie ist das gewesen? Was hast du gemacht? Wie siehst du das heute? Also sicherlich haben wir uns mal unterhalten, aber nicht im Prinzip so vordergründig. Sie haben mich mal gefragt, was ich gemacht habe. Das habe ich Ihnen erzählt. Sie haben natürlich dann mitbekommen, die Stasi ist sozusagen ja der Buhmann der DDR. Wir waren der Schild und Schwert der Partei. Wie ordnen die das ein? Haben Sie da ein Gefühl dazu, wie die das einordnen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es jetzt negativ einordnen. In Herberts Familie bleibt es beim Erzählen. Selbstkritisches Hinterfragen höre ich bei ihm da nicht. Die sensiblen oder unbequemen Teile der Geschichte im Zweifel gelöscht. So wie im Winter 1989-90, während Bürgerinnen und Bürger im ganzen Land Stasi-Gebäude besetzen, um die Vernichtung der Überwachungsakten zu verhindern, kann Herberts Abteilung, die Auslandsspionage, ihre Unterlagen fast vollständig beseitigen. Die HVA konnte ihre ganzen Sachen vernichten. Also ich habe noch bis offiziell der Entlassung, Mitte März bin ich entlassen worden, bin ich noch, weiß nicht, zweimal, dreimal die Woche in das Haus, habe dort 24 Stunden Dienst getan. Ich hatte einen Aktenvernichter bei mir selbst im Büro, oder ging bloß eine Seite immer rein. Also das war schon sehr mühselig sozusagen, die Seiten zu, obwohl es gab unten einen großen Trommel, wo man sozusagen mehrere Seiten reinstecken konnte. Also das war ja dann Besen rein, also da ist nichts vorgekommen. Aber es gab eben Kopien. Was? Ja, gut. Aus dem Hintergrund meldet sich da Herberts Partnerin. Worauf sie anspielt, ist die sogenannte Rosenholz-Kartei. Eine Datenbank, die der CIA in die Hände fiel und später zurück zum BND kam. Mit tausenden Klarnamen aus dem Umfeld der Stasi-Auslandsspionage. Inhaltlich ist diese Kartei aber nicht unumstritten. Nach diesem kurzen Exkurs frage ich Herbert zum Schluss, was der Mauerfall für ihn persönlich bedeutet hat. Nein, wir haben den Krieg verloren. Wir sitzen noch eine ganze Weile zusammen. Fast nebenbei fällt, dass seine heutige Partnerin damals auf den Montagsdemos mit dabei war. Also irgendwie auf der komplett anderen Seite. Sie wirkt diskussionsfreudig, mischt sich ins Gespräch ein. Auf den ersten Blick ein ungleiches Paar, doch beide verbindet, dass sie an der DDR hingen, wenn auch auf ganz verschiedene Weise. Bevor ich genauer nachfragen kann, müssen die beiden los. Sie haben Karten fürs Konzert. Ich bleibe zurück mit vielen Fragen und einem vollen Kopf. Auch wenn ich für mich glaube, sagen zu können, wofür ich stehe und wogegen, merke ich, wie komplex es wird, wenn ich ganz konkret Menschen treffe, die so ein Gegenbild verkörpern. Da wird zumindest nachvollziehbarer, dass und wie jemand, wie zum Beispiel Herbert, sich in Überzeugungen einrichten konnte, Widersprüchliches vielleicht ausblenden und dabei natürlich auch überzeugt war, für das Richtige zu stehen. Der schwierigste Moment, finde ich, sowohl in der Demokratie als auch ganz persönlich, ist ja, nicht nur für sich selbst zu bestimmen, was richtig und was falsch ist, sondern zu spüren, wo die eigenen blinden Flecken liegen. Blinde Flecken. Wo sind meine? Bei der Arbeit an diesem Projekt lerne ich jedes Mal nicht nur viel Neues und Unerwartetes über die DDR, immer wieder fordert der Blick nach Osten, auch mal Verständnis vom Westen heraus, von meiner eigenen Heimat, der Bundesrepublik, von meinem Normalzustand. Protest und Widerstand. In der BRD spielte Protest kaum eine Rolle. So auf jeden Fall mein Gefühl. Eher muss ich an wohlstandsverwöhnte Deutsche in den 50er Jahren denken, die ihr Reihenhaus, ihren Kleingarten mit Gartenzwergen möchten, abends einen Heimatfilm schauen und sich am Wochenende auf den Kegelabend freuen, während ihr Interesse an Politik nicht existiert, vom politischen Protest ganz zu schweigen. So, zugegeben, mein massives Klischee. Aber stimmt das? War Protest für Westdeutsche ein Fremdwort? Ein Blick in die Geschichte. Der größte Protest der Nachkriegsgeschichte entwickelt sich als Reaktion auf die Währungsreform im Sommer 1948. Damals steigen in westlichen Besatzungszonen die Preise bis zu 200%, bei einigen Lebensmitteln sogar bis zu 2000%. Die Wut der Menschen gegen die Wirtschaftspolitik Ludwig Erhards ist groß. Ende Oktober kommt es in Stuttgart zu Streiks. Es brechen Unruhen aus, die Polizei allein nicht unter Kontrolle bekommt. Die Neue Zeit berichtet am 29. Oktober 1948: Den amerikanischen Militärpolizisten gelang es, mit aufgepflanztem Seitengewehr und Tränengas die Stuttgarter Einkaufsmeile bis 17 Uhr zu räumen. Dabei kam es wiederholt zu tätlichen Angriffen. Militärgouverneur Clay hatte sich, als er anordnete, mit Panzern gegen die Demonstranten in Stuttgart vorzugehen, zu einem außerordentlichen, bis dahin für Westdeutschland beispiellosen Vorgehen entschlossen. Es ist der größte Protest in der Geschichte der BRD. Und ich habe noch nie ein Wort davon gehört? Der Höhepunkt des Protests ist am 12. November 1948 erreicht. Es ist der Beginn des ersten und einzigen Generalstreiks in der westdeutschen Geschichte. Aus Protest gegen die Sparpolitik legen über 9 Millionen Beschäftigte für 24 Stunden die Arbeit nieder. Das entspricht einem Anteil von knapp 80% der Beschäftigten. Der Protest ist erfolgreich und trägt zur Einführung der sozialen Marktwirtschaft bei. Sollten wir Wessis am Ende vielleicht doch mehr Willen zum Protest in uns tragen, als ich gedacht habe? Immerhin stoße ich dann, immer noch vor den 68ern, auf die nächste Protestbewegung, von der ich auch noch nie gehört habe. Die Halbstarken. Zwischen 1956 und 1958 kommt es immer wieder nach Filmvorführungen oder Konzerten zu scheinbar sinn- und ziellosen Krawallen. Beispielsweise ziehen nach einer Filmvorführung von Außer Rand und Band 4000 Jugendliche randalierend durch die Dortmunder Innenstadt und liefern sich Kämpfe mit der Polizei. Das Gedicht »An die Schwachen« eines unbekannten Halbstarken gibt mir dann ein Gefühl, wie groß ihre Wut war. Zeigt uns für jeden von uns, der Lärm macht, einen von euch, der im Stillen gut ist. Lasst anstatt mit Gummiknüppeln zu drohen, Männer auf uns los, die zeigen, wo der Weg ist. Nicht mit Worten, sondern mit ihrem Leben. Denn ihr seid schwach und wir sind halb stark. Mutter, versucht zu beten, denn die Schwächlinge haben Pistolen. Die Politik in der BRD identifiziert in der US-amerikanischen Kultur den Schuldigen für die angebliche Verwahrlosung der eigenen Jugend. Ein Zusammenhang mit der traumatisierenden Erfahrung des Zweiten Weltkriegs für die damalige Jugend wird nicht einmal in Erwägung gezogen. Der Protest der Halbstarken verschwindet von der Bildfläche, aber von deren Wut gegen die älteren Generationen ist es nicht mehr weit bis zu den 68ern. Ist mit den 68ern dann die Suche nach großen Protestbewegungen in der BRD am Ende? Als mit der Gründung der BRD 1949 die Diskussion um die Wiederbewaffnung aufkommt, formiert sich Protest. Der Widerstandskämpfer Martin Niemöller schlägt eine Volksbefragung vor. Trotz deren Verbots können fast 6 Millionen Unterschriften gesammelt werden. Der Protest gegen Atomwaffen leistet Widerstand gegen die 1957 bekannt gewordenen Pläne der Bundesregierung, die Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen aufzurüsten, was der Bundestag ein Jahr später erlaubt. Es kommt zu Demonstrationen mit etwa 1,5 Millionen Teilnehmern. Die bei weitem größte Protestbewegung in der Geschichte der alten Bundesrepublik ist die Friedensbewegung. 1981 versammeln sich bei einer Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss im Bonner Hofgarten 350.000 Menschen. Zwei Jahre später demonstrieren sogar bis zu 500.000 Menschen. Der Protest gegen Atomenergie bringt zwischen 1977 und 1979 300 bis 400.000 Menschen auf die Straße. Bei Großdemonstrationen beteiligen sich bis zu 100.000 Personen, mehr als zu Zeiten der Studentenbewegung. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich überrascht. Natürlich sagt die bloße Aufzählung nichts darüber aus, ob der Protest immer berechtigt war. Das ist aber nicht das Thema. Das Bild der BRD, in der niemals Menschen auf die Straßen gegangen sind, sondern stattdessen lieber die Mülltonnen geschrubbt haben, stimmt so auf jeden Fall nicht. Es ist Kennzeichen einer Demokratie, dass sie Protest gegen sich selbst zulässt. Als Grundrecht. Opposition, Meinungs- und Pressefreiheit, Gewaltenteilung, Arbeitskämpfe, manchmal auch ziviler Ungehorsam. Auch im Westen gab es Widerstand. Häufig ausgelöst durch die Erfahrung von Ausgrenzung. Darüber möchte ich noch einmal mit meinem Freund Kalle sprechen. Protest ist eng mit seiner Identität als Westdeutscher der 70er und 80er Jahre verbunden. Also ich kannte weder Schwule, noch gab es irgendwie kulturell, ja, in irgendeiner Form Darstellungen, Erzählungen, Filme, Berichte über Schwule. Ne? Später, als ich dann ein bisschen älter wurde, wurde dann das Schwulsein mir so über Aktenzeichen XY so. Ne? Also das waren dann eigentlich immer furchtbare Dinge. Also da war Schwulsein immer mit einem Verbrechen, mit Schuld. Ich erinnere mich noch an einen so einen Fall, da wurde dann ein junger Mann im Frankfurter homophilen Milieu gefesselt, halbnackt auf einem Bett in einem Bahnhofshotel gefunden. Das wurde dann auch so gezeigt. Und ich weiß noch, da habe ich gedacht, also da war ich 9 oder 10, nicht älter, da habe ich gedacht, oh, das homophilen Milieu, das bin ja ich. Ich glaube, ich habe das eigentlich dadurch gelöst, dass ich dann im Grunde so asexuell war, bis ich Mitte 20 war. Tatsächlich. Also es war irgendwie auch eine super Zeit. Keine Probleme. Irgendwie. Kalle versucht, seine gesellschaftlich tabuisierte und kriminalisierte Homosexualität als junger Mensch erstmal geheim zu halten. Vor sich selbst und vor anderen. Er ist nicht der Einzige. Es gab uns ja gar nicht. Und das war eigentlich die viel größere Unterdrückung, dass es uns nicht gab. Doch für Kalle verändert sich vieles, als er während seines Zivildienstes und später bei den Grünen auf Menschen trifft, die ihm neue Welten eröffnen. Gleichgesinnte, die bereit sind, auf die Straße zu gehen, sichtbar zu werden und sich von Einschüchterungsversuchen nicht beirren lassen. Ja, als mein politisches Bewusstsein erwacht ist, ne, da war ich dann eben 18, 19, 20, wo es darum ging, den Wehrdienst zu verweigern, gegen Atomkraft zu demonstrieren, gegen die Aufrüstung, in der Friedensbewegung zu sein, für Schwulenrechte und so. Da kam dann unheimlich oft der Spruch, ja Mensch, wenn es euch hier nicht gefällt, dann geht doch nach drüben, ne? Dann geht doch rüber. Das ist das Geschenk der Demokratie, dass wir nicht eingeknastet wurden dafür, dass wir demonstriert haben oder dass wir unsere Meinung gesagt haben. Kalle ist mein Freund und ich weiß, heute lebt er offen, selbstbewusst und ist mit seiner Sexualität im Reinen. Vieles, wofür er und andere lange gekämpft haben, scheint erfüllt. Doch seit einigen Jahren spürt er eine neue Sorge. Heute würde ich von Propaganda sprechen. Also heute wird das als politisches Kampfmittel benutzt tatsächlich. Also wo wir auch als Angst- und Hassfiguren tatsächlich auch propagandistisch benutzt und missbraucht werden. Das ist wirklich eine ganz neue Qualität. Und das ist auch, was ich jetzt gelernt habe. Also, dass Demokratie und Freiheit ein Garten ist, der ständig gepflegt und von Unkraut gejätet werden muss, der also nie fertig ist. Also der ständige, tätige Wachsamkeit und unsere Liebe und unsere Zuwendung und auch den Mut, braucht, sich die Hände dreckig zu machen und zu sagen, also nee, also da gehe ich jetzt auf die Demo, auch wenn ich eigentlich lieber zu Hause auf der Couch liegen bleiben würde. Ja. So, Andreas, Zeit für ein Schlusswort, oder? Ja, in dieser Episode haben wir uns weit zurückbewegt, in die Zeit zwischen Mauerbau und Mauerfall. Dabei sind wir der Frage nachgegangen, wogegen haben sich Menschen damals zur Wehr gesetzt? Und was davon beschäftigt uns bis heute? Wenn ich auf meine Gespräche in dieser Folge zurückschaue, wird mir klar, Protest und Widerstand sahen im Osten und im Westen sehr unterschiedlich aus. Die Systeme waren es ja auch. Aber im Kern ging es doch auch immer darum, Identität und Würde zu verteidigen. Dagegen lässt mich meine Begegnung mit Herbert spüren, wie schwer es ist, Gut und Böse klar zu trennen. Lebenswege, Umstände, Zufälle, all das prägt, auf welcher Seite man steht. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wo ich selbst in der DDR gelandet wäre. Vielleicht ist das meine wichtigste Erkenntnis. Mein Wille zum Widerstand und Protest hängt immer auch von meiner eigenen Lage ab. Davon, wie stark oder wie verletzlich ich bin, ob ich Familie habe, um die ich fürchte, ob ich nach einem langen Arbeitstag noch Kraft hätte, mich aufzulehnen. Und so kann ich die Frage genauso gut heute stellen. Was ist mir wichtig genug, um dafür auf die Straße zu gehen? Also ich habe mich eher durch die Brille von Vorurteilen mit Widerstand, Protest und Anpassung befasst. Vorurteile, die vielleicht auch mal meine waren oder die ich zumindest persönlich vielfach kenne. Und ich muss sagen, weder die gängigen Klischees von der DDR noch von der BRD halten einer näheren Prüfung stand. Vielleicht ist es auch ein Problem, dass in einem recht gespaltenen Deutschland sich jede Seite als eine Art Widerstand empfindet. Zum Beispiel gehen die einen auf die Straße, um ihren Protest gegen Rechtsextremismus, Ausländerfeindlichkeit und AfD zu zeigen. Die anderen gehen auf die Straße, um ihren Protest gegen Woke-Culture und Flüchtlingspolitik zu zeigen. Und alle beanspruchen für sich das Erbe des Widerstandes und der friedlichen Revolution. Ich glaube, es hilft dem besseren Verständnis, wenn wir alle eine gesunde Spur Selbstzweifel pflegen und nicht überzeugt sind, die Wahrheit mit Löffeln gefressen zu haben. Mir hilft das zumindest. Ich bin mit 17 in die SED gegangen, weil ich da gedacht habe, die wollen keinen Krieg wieder und die wollen auch keinen Kapitalismus. Wenn es bei mir bisher hieß, wogegen, dann will ich im nächsten Teil fragen, wofür? Welche Werte standen sich nach dem Zweiten Weltkrieg gegenüber? Was hat unser geteiltes Land getragen oder gespalten? Standen beide Staaten in direkter Konkurrenz zueinander? Und was davon wirkt bis heute in unser Denken, Fühlen, Urteilen hinein? Natürlich diese Internationalität, offene Grenzen, also ganz einfach reisen zu können und ganz selbstverständlich in so einer unglaublich offenen und interessanten und diversen Welt aufgewachsen zu sein, natürlich. Ich habe die DDR trotzdem für das bessere Land gehalten. Wahrscheinlich habe ich mich eher an Leuten orientiert, die Ideale hatten, so wie ich sie heute auch noch habe und von einer anderen Gesellschaft träume, als der, in der ich lebe, einer besseren, einer gerechteren. Thank you.

Den siebten Teil können Sie ausschließlich in der Deutschlandfunk-App hören, wo Sie auch alle anderen Teile nachhören können.